25. Kapitel. Wäre damals nicht der Hausbau in Aussicht gestanden, so hätte sich Hanna Wendling vielleicht nicht in den jungen Provinzrechtsanwalt verliebt. Aber im Jahre 1910 lasen die jungen Mädchen des besseren Bürgerstands den Studio, die Innendekoration, die deutsche Kunst und Dekoration. Sie besaßen das Werk Stilmöbel in England und ihre erotischen Vorstellungen von der Ehe waren aufs Innigste mit architektonischen Problemen verquickt. Freude und Mühe hatte es gekostet, alle Möbel in eine so richtige Stellung zu bringen, dass überall ein architektonisches Gleichgewicht zu herrschen beginnen konnte. Und als alles fertig war, hatte Hanna Wendling das Gefühl, dass bloß sie allein von der Vollkommenheit dieses Gleichgewichts wisse, mochte Heinrich auch daran teilhaben. Ja, mochte ein gutes Stück ihres Eheglücks in solch gemeinsamem Wissen um die geheime Harmonie und Kontrapunktik der Möbel- und Bilderanordnung gelegen sein. Nun, die Möbel hatten sich seitdem nicht verrückt. Nein, nicht verrückt, im Gegenteil. Es wurde streng darauf geachtet, den ursprünglichen Plan nicht um einen Millimeter zu verändern. Und dennoch war es anders geworden. Was war geschehen? Kann Gleichgewicht sich abnützen? Kann Harmonie fadenscheinig werden? Die Entropie des Menschen ist seine absolute Vereinsamung. Und was er vorher Harmonie oder Gleichgewicht genannt hat, ist vielleicht bloß ein Abbild gewesen. Abbild, das er sich von dem sozialen Gefüge geschaffen hat und schaffen musste, solange er noch dessen Teil gewesen ist. Je einsamer er aber wird, desto mehr zerfallen und isolieren sich ihm auch die Dinge. Desto gleichgültiger müssen ihm die Beziehungen zwischen den Dingen werden. Und schließlich vermag er sie kaum mehr zu sehen. Die Entropie des Menschen ist seine absolute Vereinsamung. So ging Hanna Wendling durch ihr Haus, ging durch ihren Garten, ging über Wege, die nach englischem Muster mit Bruchtafeln gepflastert waren, und sie sah nichts mehr von der Architektonik und nichts mehr von den Verschlingungen der weißen Wege. Und so schmerzlich dies auch hätte sein mögen, es war kaum mehr schmerzlich, weil es notwendig war. 27. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 4. Dass die Juden mich beobachteten, erwies sich als richtiges Gefühl. Ich war 2 Tage ein wenig unpässlich, hatte mein Frühstück kaum berührt und war bloß für eine halbe Stunde ausgegangen. Am Abend des 2. Tages klopfte es an meine Kammertür, und zu meiner Überraschung trat der kleine Mann ein, den ich stets für einen Arzt gehalten hatte. Und er entpuppte sich auch wirklich als solcher. »Sie sollen sein krank? Fieber?« fragte er bittend. »Nein, ich bin ganz wohl, ich gehe jetzt aus.« Im Vorraum wartete einer der jungen Juden, einer mit dem Theaterflaum auf den Wangen. Der Arzt stellte sich jetzt vor. »Dr. Liedwag ist mein Name.« »Bertrand Müller, Dr. Phil.« Ich gab ihm die Hand. Der junge Jude streckte mir auch die seine hin. Sie war trocken und kühl, so glatt wie sein Gesicht. Sie schlossen sich an, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. Wir kamen auf die Reichenberger Straße hinaus und ich nahm Kurs auf Rixdorf. Nun, und da begegneten wir Marie. Sie lehnte an einen Laternenpfahl. Es war schon recht dunkel, doch man sparte mit Gas. »Sind das Ihre Freunde?« »Nachbarn«, sagte ich. Ich schlug vor, die Wirtschaft aufzusuchen, denn Marie schien mir ermattet und eines Imbisses bedürftig. Allein die beiden weigerten sich, die Wirtschaft zu betreten. Vielleicht fürchteten sie, dass sie gezwungen werden sollten, Schweinefleisch zu essen. Vielleicht fürchteten sie die Verhöhnung oder sonst irgendwas. Auf alle Fälle hätte man's zum Anlass nehmen können, sie loszuwerden. Da ereignete sich etwas Merkwürdiges. Marie schlug sich zur Partei der Juden, sagte, dass sie durchaus keinen Hunger habe und, als könnte es gar nicht anders sein, ging sie mit dem jungen Juden voran, während ich mit Dr. Liedwag folgte. »Wer ist das?« fragte ich den Arzt und wies auf den jungen Juden, dessen graue Schöße vor mir herbaumelten. »Nuchem Susin heißt er«, sagte Dr. Litwak. 28. Kapitel. Oberstabsarzt Kuhlenbeck und Dr. Kessel operierten. Im Allgemeinen wurde Dr. Kessel, der zwar im Lazarett Hilfsdienst versah, aber durch Zivil- und Krankenkassenpraxis überlastet war, von Kuhlenbeck verschont. Jetzt aber hatte die Offensive neues Krankenmaterial gebracht, und da war es nicht zu vermeiden. Und weil sie richtige Ärzte waren, sprachen sie von den Fällen, als sie später in Kuhlenbecks Zimmer saßen. Auch Flurschütz hatte sich eingefunden. Schade, dass Sie heute nicht mit dabei waren, Flurschütz. Sie hätten Ihre Freude gehabt. Es ist kolossal, was man so zulernt. Wenn wir nicht operiert hätten, wäre der Mann sein Leben lang krank herumgelaufen. Jetzt kann er sich in 6 Wochen aufs Neue totschießen lassen. Kennen Sie die Geschichte vom Delinquenten, der die Gräte verschluckt und den man operiert hat, um ihn am Morgen aufhängen zu können? Das ist beiläufig unser Metier. Wenn die Ärzte aller Kriegführenden streiken würden, dann wäre es mit dem Krieg bald zu Ende. Wollen Sie einen Schnaps auf Regimentsunkosten? Um 2 Uhr kriegen wir wieder so an die 20 Mann. Bleiben Sie zur Übernahme hier. Schwester Mathilde trat ein. Sie roch gewaschen. Oder man glaubte, dass sie so riechen musste. Ihr schmales, langnasiges Gesicht kontrastierte mit ihren roten Dienstmädchenhänden. Herr Oberstabsarzt vom Bahnhof wird angerufen, dass der Transport eingelangt ist. Na schön, noch eine Zigarette zum Abschied. Schwester, Sie fahren mit? Schwester Carla und Schwester Amy sind ohnehin bereits am Bahnhof. Auch recht. Also los, Flurschütz. Schwester Mathilde war an der Tür stehen geblieben. Sie liebte es, sich im Ärztezimmer aufzuhalten. Und als sie alle hinausging, erhaschte Flurschütz den Schimmer ihres weißen Halses, sah die Sommersprossen beim Haaransatz und war ein wenig gerührt. »Tag, Schwester«, sagte der Oberstabsarzt. »Tag, Schwester«, sagte auch Flurschütz. »Gott mit uns«, sagte Dr. Kessel. Neunundzwanzigstes Kapitel. Bäume, Häuser, vor dem Auge des Maurers. Gödicke, Tag und Nacht, Menschen sprechen. Bäume und Häuser standen vor dem Auge des Maurers Gödicke. Es wechselte das Wetter, es war Tag und es war Nacht. Es bewegten sich Menschen und er hörte sie sprechen. Auf zumeist runden Gegenständen aus Blech oder Steingut wurde Essen gebracht und vor ihn hingestellt. All dies kannte er, aber der Weg, der zu diesen Dingen hinführte oder auf dem sie zu ihm kamen, war ein mühseliger Weg. Der Maurer Gödicke hatte jetzt schwerer zu arbeiten, als er es in seinem arbeitsreichen Leben je getan. Denn es war durchaus nicht selbstverständlich, den Löffel zum Munde zu führen, wenn man sich nicht im Klaren war, wen eigentlich man damit fütterte. Und angesichts des furchtbaren Zwanges, sich dies klarzumachen, wurde es zur Qual einer hoffnungslosen Arbeit und einer unerfüllbaren Pflicht. Denn niemandem, am allerwenigsten dem Mann Gödicke selber, wäre es möglich gewesen, sich über die Konstruktionselemente jenes Baues, der die Seele desselbigen Gödicke darstellte, eine Theorie zu bilden. So zum Beispiel wäre es falsch zu behaupten, dass der Mann Gödicke aus vielerlei Gödikes zusammengesetzt war, etwa aus einem Knaben Gödicke, der von der Mutter zum Essen gerufen wurde, um hierauf dem gleichfalls das Maurergewerbe ausübenden Vater das Essen auf den Bau zu bringen. Und es wäre falsch zu behaupten, dass wieder ein anderer Teil jener Mann sei, der während eines Streiks die Betonmischmaschine durch Lockerung der Trommeln unbrauchbar gemacht hatte und der trotzdem aus der Organisation ausgetreten war, als er das Dienstmädchen Anna Lamprecht einfach deshalb ehelichte, weil sie wegen des Kindes so sehr geweint hatte. Nein, ein derartiger Längsschnitt durch eine Persönlichkeit, eine derartige quasi historische Aufspaltung gibt niemals die Bestandteile der Persönlichkeit. Denn sie kann über das Biografische nicht hinausreichen. Nein, es lebten in der Seele Gödikes vielerlei selbstständige und intakte Spaltungsleben, von denen man eigentlich jedes Einzelne als Gödike bezeichnen durfte. Und es war eine mühselige und kaum zu bewältigende Arbeit, sie alle unter einen Hut zu bringen. Diese Arbeit musste der Maurer Gödike ganz allein vollbringen. Niemand war da, ihm zu helfen. Dreißigstes Kapitel. Als Huguenot nach einer Respektszeit von 2 Tagen wieder bei Esch erschien, fand er in dem Korbsessel neben Eschs Arbeitstisch eine breithüftige, reiz- und geschlechtslose Person unbestimmten Alters. Es war Frau Esch, und Huguenot wusste, dass er nun gewonnenes Spiel haben würde. Er brauchte sich ihr bloß vorteilhaft zu präsentieren. »Oh, die gnädige Frau wird uns bei unseren so schwierigen Verhandlungen zur Seite stehen.« Frau Esch ruckte ein wenig ab. »Ich verstehe nichts von Geschäften. Das ist Sache meines Mannes.« »Ja, der Herr Gemahl, der ist allerdings ein Geschäftsmann comme il faut. Der ist, wie man so sagt, mit allen Wassern gewaschen, an dem wird sich noch manche die Zähne ausbeißen.« Frau Esch lächelte ein wenig und Huguenot fühlte sich ermutigt. »Am einfachsten, meine Herrschaften, ist es wohl, wenn wir einen Probevertrag aufsetzen und dabei die einzelnen Punkte besprechen.« »Meinetwegen«, sagte Esch und nahm ein Blatt Papier. »Diktieren Sie!« Huguenot setzte sich in Positur. »Also schön. Überschrift, Gedächtnisprotokoll.« Es ergab sich demnach unter vielem Hin- und Herreden, das den ganzen Vormittag in Anspruch nahm, der Vertrag. Paragraph 1. Herr Wilhelm Huguenot als Machthaber und Treuhänder einer kombinierten Interessentengruppe tritt dem Zeitungsunternehmen Offene Handelsgesellschaft, Kurtrierscher Bote, als öffentlicher Gesellschafter bei, so zwar, dass das Firmenvermögen folgendermaßen verteilt wird. 10% verbleiben im Besitze des Herrn August Esch. 60% erhält die von Herrn Huguenot vertretene Industriegruppe. 30% erhält die gleichfalls von Herrn Huguenot vertretene Gruppe lokaler Interessenten. Die von Herrn Esch ursprünglich gewünschte Halbbeteiligung wurde von Huguenot abgelehnt. Es geht gegen Ihr eigenes Interesse, lieber Esch. Je größer Ihre Beteiligung, desto geringer Ihr Barerlös. Sie sehen, dass ich Ihr Interesse im Auge behalte. Die Freiheitsstatue und die Ansicht von Badenweiler wurden von Herrn Esch als Privateigentum reklamiert und aus dem Firmenvermögen ausgeschieden. Bitte, sagte Huguenot großzügig. Nun kam aber der schwierigste Punkt der Verhandlung, denn Esch beharrte auf seinen 18.000. Während Huguenot behauptete, dass von diesem Preis vor allem 10% für die restliche Beteiligung Eschs, weitere 2.000 aber für die Teilhaberschaft an dem erhöhten Geschäftskapital in Abzug gebracht werden müssten. Insgesamt also 4.000 Mark, sodass Esch, würde man sogar seine eigene Einschätzung akzeptieren, bloß 14.000 zu bekommen hätte. »Nein«, schrie Esch, »18.000 wolle er.« »Wie kann ein Mann nur so schwerhörig sein?« wandte sich Huguenot an Frau Esch. Ich habe ihm doch eben vorgerechnet, dass er selbst nach seiner eigenen Einschätzung bloß 14.000 zu fordern hätte. Frau Esch seufzte. Schließlich einigte man sich auf 12.000 und auf einen Dienstvertrag. Uff, also meinetwegen mag 12.000 und wie Sie es wünschen, 4%, damit wir zu einem Ende kommen. Ich will es auf meine Kappe nehmen. Aber jetzt kriege ich auch was. Paragraph 7. Gegenseitige Rechte und Pflichten. Herr Huguenot fungiert als Herausgeber. Die kommerzielle und finanzielle Führung des Unternehmens ist ausschließlich ihm überlassen. Er hat ferner das Recht, Artikel für das Blatt nach seinem Gutdünken aufzunehmen oder abzulehnen. Für diese Tätigkeit garantiert ihm die Firma einen Mindestgewinn von Mark 175 pro Monat, das ist Mark 2100 vom Jahresgewinn. Herr Esch hat während der Dauer seines Dienstvertrages das Recht und die Pflicht, die Buchhaltung des Unternehmens zu besorgen und fungiert als zweiter Schriftleiter. Esch bemängelte, dass es nicht 10 Paragraphen geworden waren. Sie dachten eine Weile nach und dann fanden sie Paragraph 10. Etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden vor dem öffentlichen Gericht ausgetragen. So konnte Huguenot in erstaunlich kurzer Frist melden, man schrieb den 14. Mai, dass die Transaktion in glatter Weise erledigt worden sei. Die Honoratioren zögerten nicht, ihren vollen Kapitaleinschuss von 6.600 Mark zu leisten. Hiervon wurden 4.000 vertragsgemäß Herrn Esch übergeben. 1.600 bestimmte Herr Huguenot als vorsichtiger und solider Kaufmann für die Deckung von Betriebsspesen, während er die restlichen 1.000 mit dem Titel Dispositionsfonds versah und für sich verwendete. Huguenot bezog zur Feier der neuen Epoche die ihm eingeräumten 2 Zimmer im Hause Eschs. 31. Kapitel. Zerfall der Werte 4. Zerfall der Werte 4. Gewiss wird nicht nur der Künstler vom Stil seiner Epoche getragen. Gewiss. Gewiss durchdringt der Stil alles Tun der Zeitgenossen. Gewiss erfährt der Stil seinen Niederschlag nicht nur im Kunstwerk, sondern in allen Werten, die die Kultur einer Zeit ausmachen und von denen das Kunstwerk bloß ein geringfügiger Teil ist. Und trotzdem steht man ziemlich hilflos vor der konkreten Frage, inwieweit sich der Stil in einem Durchschnittsmenschen, etwa in einem Agenten von der Art Wilhelm Huguenots, verkörpern sollte. Hat der Mann, der mit Schläuchen und Textilien handelt, ein gemeinsames mit einem Stilwillen, wie er in den Kaufhausbauten Messels oder der Turbinenhalle Peter Behrens immerhin aufscheint? Wenn man aber so einen Menschen wie Huguenot einer ist, näher betrachtet, so sieht man, dass es auf die Kluft zwischen ihm und dem Künstler gar nicht ankommt. Wichtig allein ist die Frage, ob sein sonstiges Tun, ob sein sonstiges Denken von den gleichen Gesetzen bewegt wird, die an einer anderen Stelle des Lebens einen ornamentlosen Stil erzeugten oder die Relativitätstheorie hervorbrachten oder zu den Gedankengängen des Neukantianismus führten. Mit anderen Worten, ob auch das Denken einer Epoche den Stil in sich trägt, jenem Stil unterworfen ist, der im Kunstwerk fasslich in Erscheinung tritt. Huguenot ist ein Mensch, der zweckmäßig handelt. Zweckmäßig hat er seinen Tag eingeteilt, zweckmäßig führt er seine Geschäfte, zweckmäßig konzipiert er seine Verträge und schließt sie ab. All dem liegt eine Logik zugrunde, die durchaus ornamentfrei ist. Und dass solche Logik allenthalben nach Ornamentfreiheit verlangt, scheint kein allzu gewagter Schluss zu sein. Ja, es scheint sogar so gut und so richtig, wie alles Notwendige gut und richtig ist. Und doch ist mit dieser Ornamentfreiheit das Nichts, ist mit ihr der Tod verbunden. Verbirgt sich hinter ihr das Monstrum eines Sterbens, in dem die Zeit zerfallen ist. 32. Kapitel. Der Rebell darf nicht mit dem Verbrecher verwechselt werden. Mag auch die Gesellschaft den Rebellen oft als Verbrecher brandmarken. Mag auch der Verbrecher sich manchmal als Rebell ausgeben, um seine Taten zu adeln. Der Rebell steht allein. Treuester Sohn der Gemeinschaft, die im Ziel der Opposition und Auflehnung ist, ist dem Rebellen die bekämpfte Welt eine Fülle lebendiger Beziehungen, deren Fäden bloß durch teuflische Bosheit in Verwirrung gebracht worden sind und die zu entwirren und nach eigenem, besserem Plane zu ordnen seine Aufgabe wird. So protestierte Luther gegen den Papst. Und Esch war mit Fug als Rebell zu bezeichnen. Dies ist aber noch lange kein Grund, um dagegen Huguenot als Verbrecher zu beschimpfen. Man würde ihn damit nicht nur beleidigen, sondern ihm auch bitteres Unrecht zufügen. Vom militärischen Standpunkt aus ist ein Deserteur natürlich ein Verbrecher. Und sicherlich gibt es überzeugte Soldaten, die den Deserteur mit der gleichen Intensität verabscheuen, wie etwa ein Bauer den Hühnerdieb. Und gleich dem Bauern werden sie bloß in der Todesstrafe eine gerechte Ahndung des Frevels erkennen. Während aber der Rebell das Bestehende unterjochen will, sucht der Verbrecher, sich ihm einzufügen. Der Deserteur gehört weder zu dem Bereich des einen noch zu dem Bereich des anderen, oder er gehört beiden an. Dies mochte Huguenot fühlen, da er nun vor der Aufgabe stand, seine eigene kleine Welt und Wirklichkeit am Rande der größeren Ordnung zu errichten und in sie einzupassen. Und wenn er es auch bejahte, dass Deserteure zum Tode des Erschießens verurteilt werden, so lag dies vorderhand abseits. Und es war nicht sinnlos, nicht sinnloser als die Sprache seiner Träume, dass der kurtriersche Bote sich ihm wie ein Teil einer großen Maschine darstellte. Wie ein Messinggelenk, in dem die Gestänge ineinandergreifen, wie ein Punkt, in dem das Land seines Gesetzes an jenes grenzte, dessen Gesetze er achtete und liebte, in das er eindringen und in dem er wohnen wollte. Und all diese Motive hatten es für Huguenot so überaus notwendig gemacht, den kurtrierschen Boten zu erobern, machen es aber auch erklärlich, dass ihm die Aktion so überaus glücklich gelungen war. Dreiunddreißigstes Kapitel. Leitartikel des kurtrierschen Boten vom 1. Juni 1918 des deutschen Volkes Schicksalswende. Betrachtungen von Stadtkommandant Major Joachim von Pasenow. Dann verließ ihn der Teufel und sie, die Engel traten hinzu und dienten ihm. Matthäus 4. Nun auch der Wechsel in der Leitung dieser Zeitung nur ein geringeres Ereignis ist, neben dem Gewaltigen, dessen Jahrestag wir nun im Bälde zum vierten Mal werden begehen können, so dünkt mich nicht Wunder nehmen, dass die Völker mit hundertfältiger Zwietracht und tausendfacher Zerrissenheit bestraft werden. Denn an dem Gliede, mit dem du gesündigt hast, sollst du gestraft werden. Ich höre den Einwand, dass wir solcher Art die Strafe einfach hinzunehmen, die Geisel zu erdulden, dem Peiniger auch die zweite Backe hinhalten, ruhig wie der Kampf Luthers gegen das verderbt gewordene Papsttum ein gerechter Kampf war, lehrt uns doch unser Meister Clausewitz, dass zu den Waffen des Krieges der Geist der Gerechtigkeit gehört, der... Mund, sagte Johannes. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So war es der Krieg, der wachsen musste, da der Glauben abnahm. Und ehe der Glauben nicht aufs Neue geboren wird und sich entfaltet, eher wird auch dieser Krieg kein Ende zu finden vermögen. So setzte sich Major von Pasenow mit dem Problem des Krieges und der deutschen Zukunft auseinander, und es kam ihn hart an. Der Krieg, für dessen Gewerbe er erzogen worden war, der Krieg, für den er eine Jugend lang die Uniform getragen und für den er sie vor 4 Jahren wieder angelegt hatte, der Krieg war plötzlich keine Angelegenheit der Uniform mehr, keine Angelegenheit der Blauhosen und Rothosen, keine Angelegenheit feindlicher Kameraden, die ritterlich die Klingen kreuzen. Der Krieg war weder Krönung noch Erfüllung eines uniformierten Lebens geworden, sondern hatte unbemerkt und doch immer fühlbarer dieses Lebens Grundlagen erschüttert, hatte dessen moralischen Zusammenhalt fadenscheinig gemacht und durch die Maschen des Gewebes grinste das Sündige. Des Sündigen Herr zu werden, reichten die in der Kadettenanstalt Kulm geschulten geistigen Kräfte nicht aus. Und dies war nicht weiter erstaunlich, da selbst die Kirche, trotz ihres besseren Rüstzeugs, die Antinomie des Sündenfalls nicht restlos zu meistern versteht. 35. Kapitel. Dienstag, den 4. Juni, gingen Esch und Huguenot über den Marktplatz. Es war Regenwetter. Beleibt und rundlich, mit offenem Überrock, stolzierte Huguenot einher, wie ein Sieger, dachte Esch giftig. Als sie beim Rathaus einbogen, begegnete ihnen eine traurige Eskorte. Gefesselt, flankiert von 2 Mann mit aufgepflanztem Seitengewehr, vielleicht vom Bahnhof oder vom Gerichtsgebäude kommend, wurde ein deutscher Soldat ins Gefängnis geführt. Es war Regenwetter. Die Tropfen klatschten dem Mann ins Gesicht. Was ist denn mit dem? Huguenot zuckte die Achsel, murmelte etwas von Raubmord und Kinderschändung. Oder er hat einen Pfarrer erstochen. Mit einem Küchenmesser. Esch wiederholte, mit einem Messer erstochen. Und wenn es ein Deserteur ist, wird er erschossen. Esch sah das Kriegsgericht in dem wohlbekannten Schwurgerichtssaal tagen, sah den Stadtkommandanten als Gerichtsherrn, hörte dessen mitleidlosen Urteilsspruch und sah, wie der Mann im klatschenden Regen in den Gefängnishof geführt wird und wie er angesichts des Exekutionspelotons zum letzten Male sein Antlitz, auf dem Wasser, Tränen und kalter Schweiß zusammenfließen, an den gefesselten Händen abwischt. Esch blieb stehen. Man muss zahlen. Man muss zahlen, sagte er. Sie haben leicht reden, Sie werden nicht erschossen. Esch schüttelte den Kopf, machte eine wegwerfende und ein wenig hoffnungslose Handbewegung. Wenn es bloß darauf ankäme, auf die Anständigkeit kommt es an. Wissen Sie, dass es eine Zeit gegeben hat, in der ich einem Freidenkerverein beitreten wollte? Ja, und wenn schon. Sie sollten nicht so reden. An der Bibel ist sowas dran. Lesen Sie nur mal den Artikel des Majors. Feiner Artikel. Also. Ja, noch ein Artikel wird er uns kaum schreiben. Jetzt müsste man etwas anderes bringen. Aber das muss ich natürlich wieder alleine machen. Ihnen fällt ja rein gar nichts ein. Ja, und dabei wollten Sie eine Zeitung herausgeben. Esch sah ihn verzweiflungsvoll an. Mit so einem Stück Fleisch war offenbar nicht weiterzukommen. Der Kerl verstand nicht oder wollte nicht verstehen. Esch gab es auf. Sie waren ohnehin schon daheim. Er lief einige Mal im Zimmer hin und her, dann ging er zu der Ecke, in der die Zeitungspakete aufgestapelt lagen, holte sich ein Blatt, es war die Festnummer, und begann den Artikel des Majors zu studieren. Esch hielt den Kopf mit beiden Händen. Seine kurzen grauen Haare standen borstig zwischen seinen Fingern. Er hatte ein leidenschaftliches, fast asketisches Aussehen. Der Major ist ein guter Mensch. Ja. Ja, sagte Huguenot. Aber denken Sie lieber darüber nach, was man aus dem Blatt machen könnte. Der Kotriersche, der muss noch in Berlin und in Nürnberg verlangt werden. Und im Hauptwache-Café in Frankfurt. Sie kennen doch Frankfurt. Ja. Ein Weltblatt muss es werden. Esch wies mit dem Finger auf eine Stelle des Artikels. So denn Werke niemand fromm machen, und der Mensch muss fromm sein, ehe er Werke tut. Wissen Sie, was das heißt? Ich weiß nur, dass Sie ein Narr sind und dass Sie die Zeitung auf den Hund gebracht haben mit Ihren Gesinnungen. Sagte es und verließ den Raum. Die Türe war schon lange zugefallen und Esch saß noch immer da, starrte auf die Türe, saß und grübelte. Klar war es ja nicht, aber mit der Gesinnung konnte der Huguenot immerhin recht haben. Nichtsdestoweniger schien es, als dürfte jetzt Ordnung werden. Die Welt war geteilt in Gut und Böse, in Soll und Haben, in Schwarz und Weiß. Und wenn es auch vorkommen mochte, dass ein Buchungsfehler unterlief, so war er auszumerzen. Man wird ihn ausmerzen. Esch war ruhiger geworden. Friedlich ruhten seine Hände auf den Knien, er saß ruhig, blickte durch geschlossene Lider auf die Türe, sah durch geschlossene Lider das ganze Zimmer, welches nun seltsam in eine Landschaft überging. Oder war es eine Ansichtskarte? Und nun, wie ein Kiosk war unter grünen Bäumen, Bäumen des Badenweiler Schlossbergs. Er sah das Antlitz des Majors. Und es war das Antlitz eines Größeren und Höheren. Zwar hätte er den Artikel Satz für Satz auswendig hersagen können, doch er zwang sich weiterzulesen. Und er wusste nun wieder, wohin er auf dieser Welt gehörte. Denn die Betrachtungen des Majors, die an das deutsche Volk gerichtet waren, hatten auf einen, wenn auch nicht bedeutenden Teil der Nation ihre Wirkung ausgeübt. Und dieser Teil war eben Herr Esch. 36. Kapitel. Vier Frauen scheuerten das Krankenzimmer. Oberstabsarzt Kuhlenbeck kam herein, schaute ihnen einen Augenblick lang zu. Na, wie geht's euch denn? Wie soll's uns denn gehen, Herr Oberstabsarzt? Die Frauen seufzten, dann scheuerten sie weiter. Eine hob den Kopf. Mein Mann kommt nächste Woche auf Urlaub. Großartig, Schwester, da werden die Betten wackeln. Sie errötete unter dem braunen Leder ihres Gesichtes. Die anderen lachten los. Und sie lachte mit. Mit einem Mal tönte von einem der Betten her ein Bellen. Es war kein richtiges Bellen, es war ein atemloses, schweres und sehr schmerzliches Herausstoßen von etwas, das kaum ein Ton war und von ganz tief herauskam. Der Landwehrmann Gödicke saß auf seinem Bett. Seine Züge waren schmerzhaft verzerrt und er war es, der auf so eigentümliche Weise lachte. Es war der erste Laut, den man seit seiner Einlieferung von ihm zu hören bekam, wenn man sein anfängliches Wimmern nicht dazu rechnete. So ein Schweineigel, da kann er lachen. 37. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 5. O graue Stadt, Station blasser Nomaden am Zionswege, der zu Gott hinführt. Gottlose Stadt, ins leere Netz geschnürt, der leere Steinraum, Fluch und Schmerz beladen, in dem die Heilsarmee die dünne Trommel rührt, auf dass der Sünder lasse seinen Schaden. Heim fand auch er zum Wahrheitsweg voll Gnaden, zum Zionswege, den die Liebe kürt. In dieser Stadt Berlin, in jenen Frühlingstagen, traf Nuchem Sussin auf die Heilsmarie. Und eine Weile war ein süßes Zagen und ihre Seelen fielen in die Knie. Sie fühlten nicht des Schicksals schwere Pranken, sie sahen Zion und ihr Sein war Dank. 38. Kapitel. Seit nahezu 2 Jahren war Heinrich Wendling nicht auf Urlaub gewesen. Trotzdem war Hanna überrascht. So überrascht, als bräche ein unfassbar irrationales Ereignis herein, da nun der Brief eintraf, mit dem Heinrich seine Heimkunft ankündigte. Die Fahrt von Saloniki dauerte mindestens 6 Tage, wahrscheinlich sogar länger. Aber immerhin, es war nur noch eine Angelegenheit von Tagen. Hanna fürchtete seine Ankunft, als hätte sie einen heimlichen Liebhaber vor ihm zu verbergen. Sie empfand jeden Tag der Verzögerung wie ein Geschenk. Doch jeden Abend machte sie noch sorgsamere Nachttoilette als sonst. Und noch länger als sonst blieb sie des Morgens im Bette liegen, wartend, fürchtend, dass der Heimkehrende, schmutzig und unrasiert, sofort von ihr Besitz ergreifen werde. Richtiger Sommer war es geworden. Sommer. Das Haus in Rosen machte seinem Namen Ehre. Obwohl man der Zeit Rechnung tragend die Pflege der Blumen hinter der des Gemüses zurückstellte und der kränkliche Aushilfsgärtner nicht einmal dazu ausreichte. Doch die Crimson Ramblers ließen sich auch durch den Krieg nicht bändigen und rankten sich bis zu den Putten neben der Eingangstüre empor. Beruhigt lag die grüne Landschaft vor dem Haus. Grün waren die Weinberge geworden und dunkel lag der Wald. Dunkler noch, da nun schwarzes Gewölk über dem Berg heraufzog. Sie erschrak. Der Gärtner war über den Weg geeilt, die Gartenmöbel in Sicherheit zu bringen. Schwarzes Gewölk. Sie erschrak. Sie musste an einen Einbrecher denken, obgleich sie genau wusste, was der Mann vorhatte. Wäre Walter nicht zu ihr herausgekommen, sie hätte sich ins Zimmer geflüchtet und die Türe abgesperrt. Walter hatte sich auf die Schwelle gesetzt. Er streckte seine nackten Beine in den Regen hinaus und beschäftigte sich damit, einen trockenen Schorf von seinem Knie vorsichtig abzulösen, um sodann die neue rosa Haut befriedigt zu streicheln. Hannah legte den Arm um die Schultern des Kindes. Warum konnten sie nicht ewig so sitzen bleiben, beruhigt, eingeordnet in eine reinliche und kühle Welt? Sie hatte nur noch sehr wenig Angst. Nichtsdestoweniger sagte sie, wenn es heute Nacht so gewittert, darfst du bei mir schlafen, Walter. Neununddreißigstes Kapitel. Als Oberstabsarzt Kuhlenbeck und Dr. Kessel den Speisesaal des Gasthofs betraten, saß der Major an seinem gewohnten Platz. Er las die eben eingelangte Kölnische Zeitung. Die beiden Herren grüßten, und der Major erhob sich und bat die Herren an seinen Tisch. Der Oberstabsarzt wies in höchst taktloser Weise auf die Zeitung. Werden wir das Vergnügen haben, Sie auch in anderen Blättern zu lesen, Herr Major? Der Major schüttelte bloß den Kopf, reichte dem Oberstabsarzt das Blatt, deutete auf die Kriegsberichte. Schlechte Nachrichten. Nun, es gibt da bloß eine gute Nachricht, Herr Major. Und die heißt Friede. Da haben Sie recht. Aber es soll ein ehrenvoller Frieden sein. Schön, sagte Kuhlenbeck und hob sein Glas. Also auf den Frieden. Auf einen ehrenvollen Frieden. Wofür wären sonst alle Opfer gebracht worden? Ehre ist keine bloße Konvention. Ehre ist nicht Trägheit des Gefühls. Ich verstehe nicht recht, Herr Major. Der Major sah ins Leere. Ach, nichts. Sie wissen, mein Sohn, viel vor Verdun. Er wäre jetzt bald 28. Der Jüngere, der wird nun auch bald eingezogen werden. Man muss dem König geben, was des Königs ist. Er stockte, dann fuhr er fort. Sehen Sie, dass man Gott nicht gibt, was Gottes ist. Das ist der Grund des Übels. Man gibt nicht einmal dem Menschen, was des Menschen ist. Ich meine, wir müssten erst damit anfangen. Zuerst Gott, sagte Major von Pasenow. Zuerst Gott. 40. Kapitel. Bödicke, Ludwig, lachte nicht mehr, blieb stumm. Stumm, bis Schwester Carla eine Karte brachte. Bödicke, ihre Frau hat ihnen geschrieben. Seitdem es ruchbar geworden war, dass Gödicke gelacht hatte, versuchten die Zimmergenossen alles Mögliche, um ihn wieder dazu zu bringen. Es wurden ihm die schweinischesten Witze aufgetischt, und wenn er im Bette lag, ging selten einer vorbei, der nicht erwartungsvoll das Gestell zum Wackeln gebracht hätte. Doch es fruchtete nichts. Gödicke lachte nicht mehr. Er blieb stumm. Bis eines Tages Schwester Carla eine Feldpostkarte brachte. Gödicke. Gödicke, Ihre Frau hat Ihnen geschrieben. Gödicke regte sich nicht. Hier, ich will es Ihnen vorlesen. Und Schwester Carla las ihm vor, dass seine getreue Frau nun schon lange nichts mehr von ihm gehört habe, dass sie und die Kinder wohl auf seien und dass sie alle hofften, er möge bald zurückkommen. Ich werde für Sie antworten, ja? Gödicke gab kein Zeichen des Verständnisses von sich und man hätte meinen können, dass er tatsächlich nichts verstanden habe. Und wahrscheinlich wäre es ihm auch wirklich geglückt, den Sturm in seiner Seele vor jedem Betrachter zu verbergen. Diesen Sturm, der die Teile seines Ichs durcheinander rüttelte und in rascher Folge an die Oberfläche hob, um sie ebenso rasch wieder in die dunklen Wogen unterzutauchen. Es wäre ihm geglückt, den Sturm zu beruhigen und mählich wieder zum Stillstand zu bringen, wenn nicht in diesem Augenblick der Spaßvogel des Zimmers, der Dragoner Josef Sattler, vorbeigekommen wäre und sich in gewohnter Weise an das Fußende des Bettes gehängt hätte, um so ein bisschen daran zu wackeln. Da tat der Landwehrmann Gödicke einen Schrei. Da tat der Landwehrmann Gödicke einen Schrei, der keineswegs das Lachen war, das man von ihm erwartete und zu dem er eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Er tat einen bösen und schweren Schrei, setzte sich auf, keineswegs so langsam und mühselig, wie man es sonst an ihm gewohnt war. Er entriss Schwester Carla die Feldpostkarte und er zerfetzte die Feldpostkarte. Dann sank er zurück, denn die rasche Bewegung hatte ihm Schmerzen verursacht und er hielt sich den Unterleib. Als Schwester Carla mit dem Waschbecken und den Tüchern kam, lag er ruhig und ließ sich auch ruhig in die Kompressen packen. 2 Tage lang verweigerte er wieder Trank und Speise. Und dann trat bald das Ereignis ein, bei dem er zu sprechen begann. Gödicke Ludwig tat einen Schrei, zerfetzte die Feldpostkarte, dann sank er zurück. Einundvierzigstes Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin, 6. Zu meiner eigenen Verwunderung hatte ich wieder begonnen, mich mit meinen geschichtsphilosophischen Arbeiten über den Wehrzerfall zu beschäftigen. Obwohl ich kaum aus dem Haus ging, brachte ich die Arbeit nur langsam vorwärts. Nuchem Susin kam manchmal zu mir herein, setzte sich auf die grauen Schöße seines Gehrocks. Niemals knöpfte er ihn auf. Es war wohl eine Art Scham, die ihn daran hinderte. Es war lange nicht herauszukriegen, was Susin eigentlich wollte. Wenn er ein Buch in die Hand und vor die schwachsichtigen Augen nahm, war es, als läse er ganz andere Dinge heraus. Er hatte einen maßlosen Respekt vor Büchern. Aber er konnte über irgendeine Zeile bei Kant unbändig lachen, und er war verwundert, wenn ich nicht mit einstimmte. So war es für ihn ein außerordentlich guter Witz, als er bei Hegel den Satz fand: Das Prinzip der Zauberei ist, dass zwischen dem Mittel und dem Erfolg der Zusammenhang nicht erkannt wird. Sicherlich verachtete er mich, weil ich die Dinge und ihre Komik nicht so durchschaute wie er. Und dann hatte er ein gewisses Verhältnis zur Musik. In meinem Zimmer hing eine Laute mit vielen Bändern. Ich glaube, dass sie dem Sohn der Wirtin gehört hatte. Der Sohn war in Gefangenschaft oder vermisst. Jedes Mal forderte Susin mich auf: »Spielen Sie«, und wollte mir nicht glauben, dass ich es nicht könne. Hielt mich für zu schamhaft. Aber endlich gelangte er auf diesem Wege zu seinem eigentlichen Thema. »Haben Sie schon gehört, spielen die Leute, die in Uniform? Sehr schön. Er meinte die Heilsarmee und lächelte verstohlen, weil ich es erriet. Ich gehe mir anhören heute Abend. Kommen Sie mit? 43. Kapitel. Dr. Flurschütz untersucht im Operationszimmer Jareckis Armstumpf. Sieht prächtig aus. Sehen Sie, die eine Dreckstelle will und will nicht zuheilen. Wie ist's mit meiner Prothese? Schon bestellt. In längstens 14 Tagen werden wir es mit der Prothese versuchen. Sie müssten dann eigentlich in so eine Schule gehen. Also meinetwegen, Prothesenschule. Manchmal denke ich mir, dass ihr mir das Ding höchst überflüssigerweise heruntergesäbelt habt. Sozusagen bloß aus Gerechtigkeitssinn habt ihr es getan, weil ich dem Franzosen damals die Handgranate zwischen die Beine geschmissen hab. Achtung, Jareckis. Bleiben Sie bei Besinnung. Sie sind ja beängstigend. Wie viel haben Sie heute wirklich schon intus? Nicht der Rede wert. Aber dass Sie es nur wissen. Den falschen Arm habt ihr erwischt. Mit dem da. Mit dem habe ich die Granate geschmissen. Jareckis schlug mit zwei Fingern auf die Glasplatte des Instrumententischs. Wahrscheinlich hängt er mir deshalb noch immer wie ein Bleigewicht am Leib. Das kommt schon in Ordnung, Jareckis. Ohnehin schon alles in Ordnung. Vierundvierzigstes Kapitel. Zerfall der Werte. 6. Zur Logik des Soldaten. Zur Logik des Soldaten gehört es, dem Feind eine Handgranate zwischen die Beine zu schmeißen. Zur Logik des Militärs gehört es überhaupt, die militärischen Machtmittel mit äußerster Konsequenz und Radikalität auszunützen und, wenn es Not tut, Völker auszurotten, Kathedralen niederzulegen, Krankenhäuser und Operationssäle zu beschießen. Zur Logik des Wirtschaftsführers gehört es, die wirtschaftlichen Mittel mit äußerster Konsequenz und Absolutheit auszunützen und unter Vernichtung aller Konkurrenz dem eigenen Wirtschaftsobjekt, sei es nun ein Geschäft, eine Fabrik, ein Konzern oder sonst irgendein ökonomischer Körper, zur alleinigen Domination zu verhelfen. Zur Logik des Soldaten gehört es, dem Feind eine Handgranate zwischen die Beine zu schmeißen. Oh, dies alles ist der Denkstil dieser Zeit. Der Mensch aber, der Mensch, einst Gottes Ebenbild, Spiegel des Weltwerts, dessen Träger er war, er ist nicht mehr. Er ist nicht mehr. Mag er auch noch eine Ahnung von der einstigen Geborgenheit besitzen, mag er sich auch fragen, welch übergeordnete Logik den Sinn ihm verdreht hat, der Mensch, hinausgestoßen in das Grauen des Unendlichen, mag ihn auch schaudern, mag er auch voll Romantik und Sentimentalität sein und sich zurücksehnen in die Obhut des Glaubens. Er wird ratlos bleiben im Getriebe der selbstständig gewordenen Werte und nichts bleibt ihm übrig als die Unterwerfung unter den Einzelwert, der zu seinem Berufe geworden ist. Nichts bleibt ihm übrig als zur Funktion dieses Wertes zu werden, ein Berufsmensch. Aufgefressen von der radikalen Logizität des Wertes, in dessen Fänge er geraten ist. Zur Logik des Soldaten gehört es, dem Feind eine Handgranate zwischen die Beine zu schmeißen. Ein Berufsmensch. Sechsundvierzigstes Kapitel. Schreiben aus Huguenots Feder. Hochgeboren dem Herrn Stadtkommandanten und Major Joachim von Pasenow. Loco. Betrifft Geheimbericht Nummer 1. Hochgeborener Herr Major, unter höflicher Bezugnahme auf diesbezügliche Unterredung, die zu führen ich die Ehre hatte, erlaube ich mir höflich mitzuteilen, dass ich gestern mit beregtem Herrn Esch und mehreren Elementen eine Zusammenkunft hatte. Wie bekannt trifft Herr Esch mehrmals wöchentlich subversive Elemente in der Wirtschaft zur Pfalz und lud mich derselbe freundlich ein, gestern mitzugehen. Außer einem Meister der Papierfabrik, einem gewissen Liebel, befand sich daselbst ein Arbeiter der genannten Fabrik, dessen Namen ich wegen absichtlich undeutlicher Aussprache nicht verstand, weiters zwei Insassen des Militärkrankenhauses, welche Ausgang hatten, und zwar ein Unteroffizier namens Bauer und ein Kanonier polnischen Namens. Etwas später kam noch ein Kriegsfreiwilliger der Minenwerferabteilung, er heißt Bethke, Betzke oder so ähnlich, und wurde von dem genannten Esch mit Herr Doktor angesprochen. Es bedurfte nicht einmal meiner Aufforderung, um das Gespräch auf die Kriegsereignisse zu lenken, und wurde vor allem über das mögliche Kriegsende geredet. Insbesondere der obberegte Kriegsfreiwillige äußerte, dass die Sache ihrem Ende entgegengehe, weil die Österreicher schlapp machten. Es kamen demnach alle überein, dass Schluss gemacht werden muss. Der Werkmeister betonte hiezu, dass der Krieg niemand Gewinn bringe als dem Großkapital und dass die Russen die ersten gewesen sind, die dieses erkannt haben. Diese umstürzlerischen Ideen wurden auch von Esch vertreten, welcher sich hierbei auf die Bibel berief. Offenbar zur Deckung des in Vorbereitung befindlichen Komplottes schlug er vor, eine Bibelgesellschaft zu gründen. Was jedoch bei dem größten Teil der Anwesenden Hohn erregte. Um einerseits von ihm, andererseits von dem Zahlmeister weiteres zu erfahren, wurde, nachdem sich die beiden Insassen des Krankenhauses und die Fabriksarbeiter entfernt hatten, über meine Anregung das Freudenhaus besucht. Mehrere Mitteilungen über den Zahlmeister konnte ich dort zwar nicht erhalten, hingegen wurde mir das Verhalten des Herrn Esch immer verdächtiger. Der Doktor, welcher in dem Hause zweifelsohne Stammkunde ist, stellte mich nämlich mit den Worten, das ist ein Herr von der Regierung, dem müsst ihr es gratis machen, vor, woraus ich entnehmen konnte, dass Esch gegen mich einen bestimmten Verdacht hatte und daher seine Komplizen mir gegenüber zur Vorsicht ermahnte. Ich konnte demnach Herrn Esch nicht veranlassen, aus seiner Reserve herauszutreten, und obwohl er auf meine Einladung und Kosten sehr viel getrunken hat, war er trotz Zuspruchs nicht zu bewegen, das Zimmer aufzusuchen, sondern blieb augenscheinlich völlig nüchtern, welchen Zustand er benutzte, um im Salon lärmende Reden über die Unchristlichkeit und das Laster in derartigen Etablissements zu halten. Ohne mehr Anlass für heute zeichnet sich in ausgezeichneter Hochschätzung und empfehle mich zu weiteren Diensten gerne bereit, hochachtungsvoll, Wilhelm Huguenot. PS. Ich gestatte mir ergebens nachzutragen, dass während der Sitzung im Wirtshaus zur Pfalz Herr Esch davon Erwähnung machte, dass im hiesigen Gefangenenhaus ein oder mehrere Deserteure untergebracht sind, welche erschossen werden sollen. Es wurde darauf die auch von ihm vertretene allgemeine Meinung geäußert, dass es keinen Sinn hat, jetzt vor Kriegsende, mit welchem diese Leute also sicher rechnen, noch Deserteure zu erschießen, weil ohnehin genug Blut geflossen ist. Herr Esch meinte, man solle eine diesbezügliche Aktion einleiten. Ob er damit eine gewaltsame oder eine andere gemeint hat, hat er nicht geäußert. Ich möchte nochmals ergebenst betonen, dass ich genannten Herrn Esch für einen Wolf im Schafspelz halte, der sein reißendes Wesen hinter frommen Gesprächen verbirgt. Nochmals hochachtungsvoll empfohlen, D.O. Oh Gott. 49. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin, 7. Ach Gott und Herr, wie groß und schwer sind mein begangene Sünden. Da ist niemand, der helfen kann, in dieser Welt zu finden. Herrgott Zebaoth, rett! O rett uns vor dem Tod! Komme zu uns! Lasset euch retten! Der Erlöser ist nahe! Ich habe nicht viel von jenem Abend behalten, an dem ich Nuchem Susin zur Heilsarmee begleitete. Ich war mit Wichtigerem beschäftigt. Man mag die philosophische Betätigung einschätzen, wie man will. Es wird die Außenwelt doch unansehnlich und weniger bemerkenswert. Und außerdem sind auch die bemerkenswertesten Dinge unansehnlich, solange man sie erlebt. Kurzum, ich weiß nur noch, wie Nuchem Susin neben mir hergeschritten ist. In seinem geschlossenen grauen Gehrock, mit seinen viel zu kurzen und daher wehenden Hosen und mit dem viel zu kleinen, lächerlichen Samthut. All diese Juden, sofern sie nicht mit ihren schwarzen Schildmützen versehen sind, tragen diese zu kleinen Samthüte. Sogar der sozusagen modische Dr. Litwak. Und ich konnte mich nicht der rohen Frage an Nuchem enthalten, woher er solchen Hut bezöge. »Man bekommt«, war die Antwort. Zudem waren jene Begebnisse gar nicht der Rede wert. Einen Anstrich von Wichtigkeit erhielten sie erst durch Dr. Litwak, der gestern bei mir war. Er hatte die unangenehme Gewohnheit, einfach einzudringen. Er hatte den unvermeidlichen Spazierstock in der Hand und den lächerlich kleinen Samthut auf den Kopf. »Sie werden mir können sagen, was ist mit dem Susin?« Ich sagte, weil es der Wahrheit entsprach, »er ist mein Freund.« »Freund, schön.« Dr. Litwak zog sich den Stuhl heran. »Die Leute sind besorgt, sie haben mich lassen rufen. Sie verstehen. Was hat er herumzulaufen mit der Geute?« Jetzt fiel mir erst ein, dass ich an jenem Abend Marie und Nuchem mit in meine Stube genommen hatte. Wer kein Geld hat, kann sich nicht in Wirtschaften herumdrücken. Ich musste lachen. »Sie lachen und die Frau sitzt drüben und weint.« Das war nun allerdings eine Neuigkeit. Immerhin hätte ich wissen können, dass diese Juden schon mit 15 heiraten. Wenn ich bloß gewusst hätte, wer Nuchems Frau war. Eine von den modischen Mädeln oder eine von den Matronen mit Scheitel? Das Letztere schien mir plausibler. Ich nahm Dr. Litwak bei der Kneiferschnur. Hat er auch Kinder? Was denn soll er haben? Akaz? Ich bin ein aufgeklärter Mensch, aber was geht zu weit? Sie müssen ihn zurückhalten. Wovon soll ich ihn zurückhalten? Dass er nach Zion will? Lassen Sie ihm das harmlose Vergnügen. Er wird sich noch taufen. Sie müssen ihn zurückhalten. Ob er als Jud oder Christ nach Jerusalem kommt, ist doch wurscht. Jerusalem, sagte er wie einer, dem man ein Bonbon in den Mund gesteckt hat. Ich bin ein aufgeklärter Mensch. Aber mit dem Gesing und die Schmunzes ist noch keiner hingekommen. Da gehören andere Leute dazu. Ich muss zu jedem gehen. Ich bin ein Doktor. Mir kann's egal sein, ob einer ein Jud oder ein Christ. Überall gibt's brave Menschen. Werden Sie ihn zurückhalten? Als er draußen war, überlegte ich mir den Hals am Meerabend. Wie gesagt, er war für mich völlig eindruckslos verlaufen. Hier und da habe ich Nuchem Susin betrachtet, wie er dort saß und mit etwas entgeistertem Lächeln um den geschweiften Judenmund im milchigen Antlitz dem Singen zugehört hatte. Und dann habe ich die beiden mit in mein Zimmer genommen. Oder richtiger bloß Marie, denn Nuchem wohnte ohnehin hier. Und dann saßen sie beide bei mir im Zimmer, ließen mich reden und schweigen. Bis dass Nuchem wieder auf die Laute deutete und sagte, »Spielen Sie!« Da nahm Marie die Laute und sang das Lied, »Durch Zions Tore zog schon ein Heer so mächtiglich, gewaschen in des Lammes Blut, und Raum ist auch für dich.« Und Nuchem hörte mit etwas entgeistertem Lächeln zu. 50. Kapitel. Hugno wartete 8 Tage, dass irgendeine Belobung oder zumindest eine Antwort vom Major eintreffen werde. Er wartete 10 Tage. Dann wurde er unruhig. Der Bericht hatte den Major offenbar nicht befriedigt. Aber war es seine Schuld, dass der Cretin, der Esch, kein Material bot? Huguenot überlegte, ob er einen zweiten Bericht folgen lassen sollte. Doch was sollte er hineinschreiben? Dass der Esch sich nach wie vor mit den Weinbauern und Arbeitern herumtrieb, das war nichts Neues. Das musste dem Major langweilen. Etwas musste unbedingt geschehen. Am Freitagabend erschien er nach langer Zeit wieder im Gasthof und begab sich geradewegs ins Honoratiorenzimmer. Denn da gehörte er hin. Der Major saß an seinem Tische im vorderen Speisesaal und Huguenot grüßte gemessen und kurz im Vorbeigehen. Die Herren waren glücklicherweise bereits in größerer Anzahl versammelt und Huguenot erklärte sich glücklich, sie anzutreffen. Denn er habe etwas Wichtiges zu besprechen, und zwar sofort, noch ehe der Herr Major hereinkomme. Und er entwickelte in längerer Rede, dass die Stadt eines richtigen Wohltätigkeitsvereins, wie solche zur Milderung der Kriegsschäden allenthalben bereits seit Jahren bestünden, entbehre. Schmerzlich entbehre. Und dass er anrege, einen solchen also gleich zu gründen. Und dass der Ehrenschutz über diesen Verein, für welchen den Namen Moseldank in Vorschlag zu bringen er sich erlaube, dem Herrn Stadtkommandanten angetragen werden möge. Er selber und sein kurtrierscher Bote stünden, natürlich im Rahmen seiner schwachen Kräfte, dem Verein und seinen edlen Zwecken jederzeit kostenlos zur Verfügung. Es brauchte eigentlich kaum erwähnt zu werden, dass das Projekt ungeteilten Beifall fand und einstimmig sowie debattelos angenommen wurde. Huguenot und Herr Apotheker Paulsen wurden designiert, dem Herrn Major den Antrag zu überbringen. Und nachdem sie ihre Röcke zurechtgezupft hatten, traten sie mit einiger Feierlichkeit in den Speisesaal. 51. Kapitel. Seitdem Heinrich Wendling seinen Urlaub angekündigt hatte, waren mehr als 3 Wochen vergangen. Und obwohl sie immer noch des Morgens länger im Bette blieb, glaubte Hanna kaum mehr daran, dass Heinrich wirklich noch kommen würde. Aber plötzlich war er da. Weder am Abend noch am Morgen, sondern am hellen Mittag. Er hatte die halbe Nacht am Koblenzer Bahnhof verbracht und war dann mit einem Militärzug langsam heraufgekommen. Und während er dies erzählte, standen sie einander gegenüber. Sie standen auf dem gepflasterten Gartenweg einander gegenüber. Die Mittagssonne brannte. In der Mitte der Rasenfläche leuchtete der rote Gartenschirm neben dem Streckstuhl, auf dem sie gelegen hatte. Man roch die heiße rote Baumwolle und das herabgeglittene Buch blätterte im leichten Mittagswind. Der Heimgekehrte berührte sie nicht. Er hatte ihr nicht einmal die Hand gereicht. Nein, doch er starrte ihr unverwandt ins Gesicht. Und sie, wissend, dass er ein Bild suchen musste, das er seit mehr als 2 Jahren mit sich trug, sie hielt still. Sie hielt still unter dem suchenden Blick. Und auch sie schaute in das ihr zugewandte Antlitz, auch sie suchend, zwar nicht nach einem Bilde, das sie begleitet hatte, denn in ihr war kein Bild mehr vorhanden, doch nach Zügen suchte sie, um deren Willen sie einst gezwungen gewesen, dieses Antlitz zu lieben. Wo ist der Junge? Er ist in der Schule. Willst du nicht ins Haus gehen? Es ist alles noch am alten Platz, Heinrich. Oh, es ist alles noch am alten Platz. Sie fühlte das herannahende Kopfweh im Hinterhaupt. Endlich kam der Junge aus der Schule. Sie nahm ihn bei der Hand. Vor dem Badezimmer rief sie, darf man schon hinein? Darf man? Natürlich. Sie öffnete ein wenig, lugte durch den Spalt. Heinrich stand halb angezogen vor dem Spiegel. Und da steckte sie dem Jungen eine der Rosen in die widerwillig geöffnete Kinderfaust und schob ihn hinein und lief selber davon. Im Esszimmer wartete sie auf die beiden und musste wegblicken, als sie eintraten. Sie sahen sich lächerlich ähnlich. Die gleichen, weit auseinanderstehenden Augen, die nämlichen Bewegungen, der nämliche Ansatz des braunen Haars. Bloß, dass Heinrich es jetzt ganz kurz geschoren trug. Nachmittags wollen wir mit Papa spazieren gehen, uns zeigen. Ist es nicht schön, dass Papa wieder bei uns sitzt? Ist es nicht schön? Ja, sagte das Kind nach einigem Zögern. Sie fuhren spät zu Röders. Und es war wohl Mitternacht, als sie das Haus Röders verließen. Doch wie sie dann den stillen Marktplatz überquerten, auf dem außer dem Posten vor der Kommandantur niemand zu sehen war, und dieser Platz mit den dunklen Häusern ringsum, in denen kaum ein Licht mehr brannte, wie ein Krater der Einsamkeit vor ihnen lag, wie ein Krater der Stille, aus dem stets neue Wellen der Ruhe sich über die schlafende Stadt ergossen, da fasste Heinrich Wendling seine Frau unter den Arm, und in dieser ersten Berührung der Körper schloss sie die Augen. Sie schloss die Augen. Vielleicht hatte auch er die Augen geschlossen. Sah weder den schweren sommerlichen Nachthimmel, noch den weißen Streif der Landstraße, die sich vor ihnen dehnte und in deren Staub sie gingen. Vielleicht sah jeder von ihnen ein anderes Firmament. Sie beide verschlossen wie ihre Augen, ein jeder in seiner Einsamkeit und doch vereint in dem Wiedererkennen der Körper, die zum endlichen Kusse sich fügten, entschleierten Gesichts, lasziv in der Deutlichkeit des Geschlechts, dennoch keusch in dem Schmerz nie enden wollender Fremdheit, die von keiner Zärtlichkeit mehr aufgehoben werden kann. Kapitel. Der Major war einigermaßen peinlich berührt, als die Ordonnanz ihm den Besuch des Herrn Redakteur Esch meldete. War dieser Zeitungsmann ein abgesandter Hugnos? Ein Sendbote des Pfuhls und des Untergründigen? Esch allerdings erweckte weder den Eindruck eines Sendboten der Hölle noch den eines politisch suspekten Individuums. Er war betreten und verlegen wie einer, der seinen Entschluss schon wieder bereut. Es handelt sich, Herr Major, kurz, mir ist der Aufsatz des Herrn Major sehr zu Herzen gegangen. Major von Pasenow war es klar, dass er sich durch gleisnerische Reden nicht verführen lassen dürfe, so beglückend es auch gewesen wäre, an die Wirkung seiner schriftstellerischen Betrachtungen zu glauben. Ja, Sie, Herr Major, haben dem Kurt Trierschen einen neuen Weg vorgeschrieben. Und wenn ich mir auch selbst immer gesagt habe, dass Ordnung in der Welt gemacht werden muss und dass auch der Redakteur dazu beitragen muss, sofern er nicht ein Anarchist und ein gewissenloses Schwein sein will. Esch war aufgestanden und ging seiner Gewohnheit gemäß mit ungelenken Schritten im Zimmer auf und ab. Die scharfen Längsfalten neben dem Mund waren noch tiefer als sonst. Wie vergrämt er aussieht, dachte der Major. Herr Major, um es gerade herauszusagen, wie vermag ich mein Amt auszufüllen, wenn ich mir nicht einmal im Klaren bin, ob uns der Weg nicht im protestantischen Glauben erleichtert wäre? Nun hätte der Major wohl erwidern können, dass es keineswegs zu den Pflichten eines Schriftleiters gehöre, theologische Probleme zu lösen. Aber er war über die direkte Frage Eschs viel zu sehr erschrocken, um überhaupt eine Antwort zu finden. Er musste an die Taufe im Jordan denken. In Dingen des Glaubens gibt es keine Vorschrift, Herr Esch. Der Glaube ist ein natürlich springender Quell, wie es schon in der Bibel heißt. Die Gnade muss jeder allein erfahren. Wieder fühlte Major von Pasenow die Süßigkeit des Hinströmens. Nein, dieser Mann, der da ernst vor ihm stand, war kein Abenteurer, kein Verräter, kein Unzuverlässiger, keiner, der das Vertrauen auf die andere Seite des Lebens trägt, schamlos und nackt es dort auszustellen. So begann der Major erst zögernd, doch dann immer wärmer werdend, von der Führerschaft Luthers zu erzählen, in dessen Nachfolge keiner verzweifeln müsse, keiner, Herr Esch. Und jeder, der in das eigene Herz sich versenkt, wird die Wahrheit erkennen und den Weg. Und er wird wohl auch diesen Weg zur Klarheit finden und ihn beschreiten. Seien Sie getrost, Herr Redakteur, es wird sich alles zum Besten wenden. Er nickte Esch zu. Der war unschlüssig stehen geblieben und der Major fürchtete eine Dankesrede. Aber es folgte kein Dank, sondern Esch fragte fast grob: Und meine Freunde? Später, Herr Esch. Später vielleicht. Und Esch machte eine ungelenke Verbeugung. Trotzdem gab es für Esch und seine radikale Impetuosität kein Halten mehr. Seiner suchenden Seele war es gleichzeitig eine Huldigung für den Major, als er wenige Tage später zum Erstaunen aller, die es erfuhren, und das war bald die ganze Stadt, den protestantischen Glauben annahm. 58. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 9. Gestern waren sie also wieder bei mir, der Nuchem und die Marie, und wir haben zusammen gesungen. Auf meinen Vorschlag hin sangen wir zuerst das Lied »Wir ziehen zum Kampfe froh hinaus, mit hellem Glaubensmut, es schreckt uns nicht des Satans Graus und alle seine Wut.« Wir sangen es nach der Melodie des Andreas Hofer-Liedes. Marie begleitete auf der Laute. Nuchem summte mit und schlug den Takt mit leisen, glatten Händen. Während des Spiels blickten sie manchmal einander an. Indem ich so laut gröhlte, wollte ich Nuchem und Marie damit auch sagen, geniert euch nicht, meine Kinder. Ihr seht, dass ich mit mir und mit meiner Stimme beschäftigt bin. Öffne deinen Schlussrock, tanzt ihr beide, tanzt nach Jerusalem, tanzt in mein Bett, tut, als ob ihr zu Hause wärt. Nun freilich schloss Marie das Lied mit jenem Schrumm ab, mit dem alle Lieder zur Laute endigen. Das haben wir brav gemacht. Und jetzt wollen wir zur Belohnung auch ein Stückchen beten. Und schon war sie von ihrem Stuhl gerutscht, hatte die gefalteten Hände zum Gesicht erhoben. Ich freute mich über die, so mir sagten, lasset uns ins Haus des Herrn gehen. Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll, da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn, wie geboten ist dem Volk Israel zu danken dem Namen des Herrn. Ich konnte sie nicht bremsen, es sei denn, dass ich ihr die Laute am Schädel zerschlagen hätte. So also kniete auch ich nieder, breitete die Arme aus und betete, »Wir wollen Tee kochen den Töchtern und Jünglingen Israels. Wir wollen Rum in den Tee hineintun, Kriegsrum, Heldenrum, Ersatzrum, um unsere Einsamkeit zu betäuben. Denn übergroß ist unsere Einsamkeit, sei es nun in Zion oder in der heiligen Stadt Berlin.« Doch während ich so sprach und mit den Fäusten an meine Brust schlug, hatte Nuchem sich erhoben. Er stand vor mir, hatte mir den Hintern zugekehrt und mit dem betenden Gesicht zum geöffneten Fenster gewandt, vor dem der zerrissene, schmierige Kattunvorhang wie eine verblasste, gelb-rot-blaue Fahne im Nachthauch baumelte, hatte er seinen Oberkörper in wippende Bewegung versetzt. Oh, das war unanständig. Das war unanständig von Nuchem, der doch mein Freund war. »Schön«, sagte ich, schloss die Türe und wandte mich wieder meinem häuslichen Spuk zu. »Schön, meine Kinder. Nun gebt euch den Zionskuss.« Die beiden aber standen nun da mit hängenden Armen, getrauten sich nicht, einander anzufassen, nicht zu tanzen. Mit blödem Lächeln standen sie da. Und schließlich tranken wir Tee. 59. Kapitel. Das Symposion. Oder Gespräch über die Erlösung. unfähig, sich selber mitzuteilen, unfähig, seine Einsamkeit zu sprengen. Verdammt, Schauspieler seiner selbst, Stellvertreter des eigenen Wesens zu bleiben. Was immer der Mensch vom Menschen erfahren kann, bleibt bloßes Symbol, Symbol eines unfassbaren Ichs. Es wird daher niemandem Schwierigkeiten bereiten und wird höchstens der Kürze der Erzählung dienen, wenn man sich vorstellen wollte, wie das Ehepaar Esch zusammen mit dem Major und Herrn Huguenot sich auf einer Theaterszene befindet, in eine Darbietung verstrickt, der kein Mensch entgeht, als Schauspieler zu agieren. Ja, also nun stellt euch Folgendes vor. Um den Tisch in Eschs Gartenhause sitzen Frau Esch, ihr zur Rechten der Major, zur Linken Huguenot. Ihr gegenüber mit dem Rücken zum Zuschauer, Herr Esch. Das Abendessen ist vorbei. Auf dem Tische das Brot und der Wein, den Herr Esch von einem inserierenden Weingutbesitzer eingehandelt hat. Es beginnt zu dunkeln. Im Hintergrund sind noch die Konturen des Gebirgszuges zu erkennen. Zwei Kerzen in den Glasglocken sogenannter Windleuchter brennend, werden von Mücken umtanzt. Man hört die stoßweise asthmatische Arbeit der Druckmaschine. Esch, darf ich noch einschenken, Herr Major? Herr Major, darf ich noch einschenken, Herr Major? Huguenot, prächtiges Weinchen, an dem ist nichts auszusetzen. Da können wir mit unseren Elsässer Weinen uns verstecken. So ist es. Kennen Herr Major unsere Elsässer Weine? Kennen Herr Major unsere Elsässer Weine? Major, abwesend, ich glaube nicht. Huguenot, nun, es ist ein harmloser Wein. Wir Elsässer sind überhaupt harmlos. Ein ehrlicher Tropfen sozusagen, nichts Hinterhältiges. Nein, ganz harmlos, nichts Hinterhältiges. Er lacht. Esch? Ein Rausch ist nie natürlich. Nein, ein Rausch ist eine Vergiftung. Huguenot? Herr Esch, ich sage bloß Wirtschaft zur Pfalz. Übrigens... Er schaut Esch aufmerksam an. Gar so unvergiftet kommen Sie mir nicht vor. Herr Esch, ich sage bloß Wirtschaft zur Pfalz. Ja, ein ehrlicher Tropfen. Ja? Major, Ihre Angriffe gegen unseren Freund Esch sind recht bedauerlich, Herr Huguenot. Frau Esch, ach Herr Major, so geht es immer. Wenn Herr Huguenot mit meinem Mann beisammen ist... Gewiss, was sich liebt, das neckt sich, aber manchmal ist es wirklich nicht mehr mit anzuhören, wie er alles in den Kot zerrt, was meinem armen Mann heilig ist. Huguenot? Scheinheilig. Ja, scheinheilig. Er zündet die erloschene Zigarre umständlich an. Major, wer Böses will, kann noch gleichzeitig Gutes wollen. Doch wer das Gute nicht will, hat die Gnade verspielt. Es ist die Sünde der Beharrung, die Trägheit des Gefühls. Huguenot, ich bitte um Verzeihung, Herr Major, es stimmt doch nicht ganz. Ich habe in Reutlingen einmal bei einer Pleite 600 M verloren, ein schönes Stück Geld. Und warum? Weil der Mann religiösen Wahnsinn hatte. Das konnte man natürlich nicht ahnen. Und richtig ist er auch freigesprochen und ins Irrenhaus gesteckt worden. Aber mein Geld war weg. Verzeihung, Herr Major, aber mein Geld war weg. Ich bitte um Verzeihung. Esch, was soll das heißen? Was soll das heißen? Na, dass da ein guter Mann war, der trotzdem böse Werke getan hat. Na, Sie mit Ihrer Scheinheiligkeit, Esch. Huguenot, feixend. Und wenn Sie mich umbringen, Herr Esch, so werden Sie wegen religiösen Wahnsinns freigesprochen. Und wenn ich Sie umbringe, so werde ich um einen Kopf kürzer gemacht. Was sagen Sie jetzt dazu, Sie, Herr Esch, mit Ihrer Scheinheiligkeit? Hm? Die Druckmaschine stellt die Arbeit ein. Die Schläge verstummen. Man hört die Grillen zirpen. Nachtwind bewegt die Blätter der Obstbäume. Um den Mond herum sind einige weiß beleuchtete Wolken sichtbar. In der plötzlich eingetretenen Stille erschweigt das Gespräch. Frau Esch. Wie gut die Stille tut. Esch, manchmal ist es, als sei die Welt nur eine einzige, furchtbare Maschine, die nie still wird. Der Krieg und alles. Mein Gott, gibt es keine Möglichkeit, dass ein Mensch zum anderen kommt? Gibt es keine Gemeinschaft? Gibt es kein Verstehen? Soll jeder für den anderen bloß die böse Maschine sein? Major legt begütigend ihm die Hand auf den Arm. Doch, Ash. Ash. Wer ist für mich nicht böse, mein Gott? Major. Der dich erkannt hat, mein Sohn. Bloß der Erkennende überwindet die Fremdheit. Ash, die Hände vor dem Gesicht. Gott, du sollst mein Erkennender sein. Major. Nur wer Erkenntnis besitzt, dem wird Erkenntnis gegeben. Nur wer Liebe säet, wird Liebe ernten. Ash. So wird Erkenntnis zu Liebe. So wird Erkenntnis zu Liebe. Und Liebe wird zur Erkenntnis. Und Liebe wird zur Erkenntnis. Unantastbar jegliche Seele. Major. So sei mir der Bruder von einst, der Bruder, den ich verloren. Sei als Bruder mir nah. Die beiden, etwa im Tone der Heilsarmee, Herrgott Zebaoth, nimm uns auf in deine Gnade. Schling um uns dein einend Band. Führe uns mit deiner Hand, Herrgott Zebaoth, aus dem Krummen in das Gerade. Führ uns ins gelobte Land, Herrgott Zebaoth. Huguenot, der bis dahin den Takt auf den Tisch geschlagen hat, einfallend. Schütze uns vor Beil und Rade, schütze uns vor Henkers Hand, Herrgott Zebaoth. Alle drei, Herrgott Zebaoth. Herrgott Zebaoth. Ja, also nun stellt euch Folgendes vor. Der Major hat den Arm um Ashs Schulter gelegt. Huguenot, die trommelnde Faust noch auf dem Tische, lässt sie nun langsam herabgleiten. Die Kerzen sind heruntergebrannt. Frau Esch schenkt den Männern den Rest des Weines in die Gläser. Frau Esch berührt den Arm ihres Gatten. Wollen wir nicht zu Bette gehen? Frau Esch, wollen wir nicht zu Bette gehen? Ja, gehen wir zu Bette, Frau Esch. Herrgott Zebaoth, rette meine Seelen, rette sie vor ihrem Tod, lass sie nimmer quälen, lass sie in dem Glauben baden und behüte sie vor Schaden, wende ab sie von dem Tand, fach ihr Fünklein an zum Brand, Fünklein an zum Brande rot, Herrgott Zebaoth, rett, o rett mich vor dem Tod. Rett, o rett mich vor dem Tod. 60. Kapitel. Siegesfeier des Vereins Moseldank in der Bierwirtschaft Stadthalle. Zur Erinnerung an die Schlacht bei Tannenberg. Jarezki strich im Garten der Stadthalle umher. Im Saale wurde getanzt. Natürlich hätte man auch als Einarmiger mittun können, aber Jarezki fühlte sich geniert. Er war froh, als er an einer der Saaltüren Schwester Mathilde traf. Na, die tanzt ja auch nicht, Schwesterchen. Doch. Ich tanze. Wollen wir es mal versuchen, Leutnant Jarezki? Bevor ich nicht das Zeugs, die Prothese habe, da lässt sich mit mir nichts Rechtes anfangen. Nur saufen und rauchen. Eine Zigarette, Schwester? Ach, wo denken Sie hin? Ich bin doch hier im Dienst. So, Sie tanzen also dienstlich? Na dann bitte kümmern Sie sich gefälligst auch um armen, einarmigen Krüppel. Setzen Sie sich doch ein bisschen zu mir. Etwas schwerfällig ließ sich Jarezki beim Tische nieder. Ja? Gefällt's Ihnen da, Schwesterchen? Ach, ganz nett. Mir gefällt's nämlich nicht. Die Leute sind doch fröhlich. Man muss es ihnen mal gönnen. Sie spürte seinen Alkoholatem im Gesicht. Schwester, ich sage Ihnen mal was. Der Krieg kann gar nicht aufhören. Wissen Sie warum? Weil der Mensch draußen allein geworden ist. Weil einer nach dem anderen an die Reihe kommt, allein zu sein. Und jeder, der allein ist, muss einen anderen töten. Sie meinen, dass ich zu viel getrunken habe, Schwester? Aber Sie wissen, ich vertrage schon was. Wirklich, kein Grund, mich in die Klappe zu legen. Was ich Ihnen sage, das ist die Wahrheit. Komische Musik, was? Er erhob sich. Ich weiß gar nicht, was tanzen Sie denn da eigentlich? Kommen Sie, wollen wir mal ein bisschen zusehen? Oberstabsarzt Kuhlenbeck gehörte eigentlich an den Honoratiorentisch. Doch er hatte sich nicht lange dort aufgehalten. Rinnensvergnügen, sagte er, hakte sich in Bertha Kringel ein, presste ihren Arm an sich. Jetzt tanze ich mit euch allen eine Runde rum. Wer am besten tanzen kann, kriegt einen Kuss. Die Mädchen kreischten auf. Sie machen sich ja doch nur immer lustig über uns, Herr Oberstabsarzt. Ein Oberstabsarzt tanzt doch nicht. Na, du wirst mich schon noch kennenlernen. Und Oberstabsarzt Kuhlenbeck erwischte auch Lisbeth am Arm. Als sie beim Tombola-Tisch standen, kam Frau Paulsen, die Gattin des Apothekers Paulsen, daher, fasste Posto neben dem Oberstabsarzt Kuhlenbeck und wisperte mit bleichen Lippen: »Dass du dich nicht schämst. Mit dem grünen Gemüse.« Der große Mann schaute ein wenig ängstlich hinter dem Kneifer hervor, dann lachte er. »Oh, gnädige Frau, Sie bekommen das große Los.« »Danke«, sagte Frau Paulsen und entfernte sich. Lisbeth Wöger und Bertha steckten die Köpfe zusammen. »Hast du die grünen Augen gesehen, die sie gemacht hat?« Obwohl Heinrichs Anwesenheit ihr Einsiedlerleben bis zu einem gewissen Grade durchbrochen hatte, war Hanna Wendling nicht gern zum Feste gekommen. Doch fühlte sich Rechtsanwalt Wendling als hervorragender Bürger der Stadt und als Offizier dazu verpflichtet. So waren sie mit Röders hinausgefahren. Sie saßen im Saale. Dr. Kessel war bei ihnen. An der Schmalseite war der Honoratiorentisch errichtet. Weiß gedeckt und mit Blumen und Laubgewinden geschmückt. Dort präsidierten der Bürgermeister und der Major und auch Herr Redakteur Hugnou hatte dort seinen Platz. Als er die Neuankömmlinge bemerkte, steuerte er auf sie zu. Das Komiteeabzeichen steckte im Knopfloch, aber noch deutlicher leuchtete es von seiner Stirn. Kein Mensch hätte Herrn Hugnous Würde übersehen können. Wen er vor sich hatte, wusste Hugnou natürlich schon längst. Eine besondere Ehre. Eine besondere Ehre, sagte Herr Hugnou. Ein besonderer Vorzug. Gnädigste Frau, leben ja so zurückgezogen. Und wenn nicht der besondere Glücksfall eingetreten wäre, dass der Herr Gemahl auf Urlaub hier ist, so wäre uns gewiss nicht das Vergnügen zuteil geworden, Sie heute in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Der Krieg habe sie menschenscheu gemacht, meinte Hanna Wendling. Ja, so ist der Krieg. Och, das ist ein Unrecht, gnädige Frau. Gerade in so schwerer Zeit bedarf der Mensch der Aufheiterung. Ich hoffe, die Herrschaften bleiben zum Tanze hier. Und obwohl Frau Hanna Wendling sich über die Seichtheit solchen Geschwätzes völlig im Klaren war, schloss sie dennoch ihr Antlitz auf. Nun, Ihnen zuliebe, Herr Chefredakteur, wollen wir noch ein Weilchen bleiben. In der Mitte des Gartens hatte man den Soldaten eine lange Tafel aufgebaut. Und der Moseldank hatte ihnen ein Fässchen Bier gespendet, das auf seinen zwei Böcken daneben stand. Die Lampions schaukelten im Nachtwind. Die Musik blies einen Tusch. Hugnou stand neben dem Kapellmeister auf der Musikestrade, die auf der einen Seite in den Saal, auf der anderen pavillonartig in den Garten hineinragte. Die Hände zum Trichter formend schrie Hugnou in den Garten über die Tische hin: »Silenzium!« Im Garten und im Saale wurde es mucksmäuschenstill. »Silenzium!« krähte Hugnou nochmals in die Stille hinein. Hauptmann von Schnack, der mit dem verhellten Lungenschuss von Zimmer 6, war zu ihm auf das Podium getreten, entfaltete nun ein Blatt Papier. »Ruhe! Ruhe, bitte! Ruhe! Sieg für Orléans! 3.700 Engländer gefangen, 3 feindliche Flugzeuge abgeschossen, 2 davon durch Hauptmann Birke. der damit seinen 23. Luftsieg errang. Hauptmann von Schnaak hob den Arm. Ein dreifaches! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Die Musik intonierte das Deutschlandlied, alle erhoben sich, die meisten sangen mit. Als es still geworden war, tönte es aus einer schattigen Ecke: Hurra, hurra, hurra! Hurra! Es lebe der Krieg! Alle wandten sich um. Dort saß Leutnant Jarecki. Er hatte eine Flasche Sekt vor sich und versuchte, den gesunden Arm um Frau Paulsen zu schlingen. Die Wände des Saals waren mit den Bildnissen der verbündeten Heerführer und Herrscher, mit Eichenlaub und Papiergirlanden geschmückt. Fahnentuch drapierte sich herum. Der patriotisch repräsentative Teil des Festes war erledigt. Und Huguenot konnte sich dem Vergnügen widmen. Er war stets ein guter Tänzer gewesen, hatte sich stets schmeicheln dürfen, trotz beleibter Untersetztheit gute Figur zu machen. Doch hier war es mehr. Hier war es mehr als die Elastizität und Agilität eines beleibten kleinen Mannes. Hier, unter den Augen der Heerführer, wurde der Tanz zur Siegesfeier. Es ist der Tänzer dieser Welt entrückt. Und seine Gedanken richten sich immer unbedingter auf den Major, der weißbärtig und schön hinter den Blumen sitzt und ihm zusieht, ihm, Wilhelm Huguenot, in der Mitte des Saales. Er ist der Krieger, der vor seinem Häuptling tanzt. Doch die Augen des Majors füllen sich mit steigendem Entsetzen. Dieser Saal, das war wie ein verrufenes Haus, das war die Hölle. Und dass ein Krieg von solchen Siegesfeiern begleitet sein durfte, das machte den Krieg selber zum blutigen Zerrbild der Verworfenheit. Es war, als würde die Welt gesichtslos werden, gesichtslos jedes Antlitz, ein Pfuhl des Ununterscheidbaren, ein Pfuhl, aus dem es keine Rettung mehr gab. Von Grauen erfasst, ertappte sich Major von Pasenow, dass er, ein preußischer Offizier, am liebsten die Fahnentücher von der Wand gerissen hätte. Nicht, weil sie durch den festlichen Gräuel entweiht wurden, sondern weil sie dem Gräuel und dem höllischen Gepräge unfassbar verbunden waren. Und in sonderbar eisiger Bewegungslosigkeit steigt furchtbar der Wunsch in ihm auf, das dämonische Gezücht zu vernichten, es auszurotten, es zermalmt zu seinen Füßen liegen zu sehen. Major von Pasenow sehnt sich nach dem Bruder. Jarecki und der kriegsfreiwillige Dr. Pelzer saßen noch immer im Garten unter der Musikestrade. Jarecki versuchte durch das braune Grogglas auf die Lampions zu schauen. Flurschütz setzte sich zu ihnen. Wie wär's mit schlafen gehen, Jarecki? Mit einem Weibe gehe ich schlafen, ohne Weib gehe ich nicht schlafen. Die Sache hat damit begonnen, dass die Männer ohne Weiber und die Weiber ohne Männer schlafen gegangen sind. War schlecht. Ja, Jarecki. Wahrscheinlich haben Sie sogar recht. Ja. Aber nun kommen Sie, mein Freund. Lass mich in Ruhe, du Armabschneider. Lass mich in Ruhe, du Armabschneider. Beim Eingang waren die Soldaten bereits um Schwester Mathilde versammelt. Haltung, Jarecki, sagte Flurschütz. Zu Befehl, sagte Jarecki. Und als er vor Schwester Mathilde hintrat, stand er stramm. Ein Leutnant, ein Oberarzt und 14 Mann zur Stelle. Melde gehorsamst, dass er ihn mir abgeschnitten hat. Hier. Er machte eine kleine Kunstpause und dann zog er den leeren Ärmel aus der Tasche, ließ ihn vor Schwester Mathildes langer Nase hin und her baumeln. Keusch und leer. Schwester Mathilde rief, wer fahren will, soll mitfahren. Ich gehe mit den anderen zu Fuß. Huguenot kam herausgestürzt. Es hat hoffentlich alles geklappt, gnädiges Fräulein. Und wir sind vollzählig. Darf ich glückliche Heimkunft wünschen? Danke. Er verabschiedete sich von Schwester Mathilde, von Dr. Flurschütz, von Leutnant Jarecki, von jedem Einzelnen der 14 Mann, wobei er sich jedem von ihnen als Ügno vorstellte. Einundsechzigstes Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 10. Was eigentlich habe ich mit Marie vor? Ich lade sie ein, ich lasse sie singen, ich verkupple sie in aller Keuschheit mit Nuchem, dem Talmudisten, dem abtrünnigen Talmudisten, muss man wohl sagen, und ich lasse sie wieder weggehen. Wegziehen in die Gefilde ihres grauen Hospizes. Was habe ich mit ihr vor? Und warum gibt sie sich zu diesem Spiele her? Will sie meine Seele retten? Will sie sich gar an die unendliche, an die von Grund aus unmögliche Aufgabe heranmachen, die talmudische Seele des Juden aufzufangen, sie Jesum zuzuführen? Was dachte sich übrigens dieser Nuchem? Da hatte ich zwei Menschen anscheinend völlig in meine Hand bekommen und weiß dennoch nichts von ihnen. Weiß nicht, was sie denken und was sie heute Abend essen werden. So einsam ist der Mensch, dass niemand und nicht einmal Gott, der ihn doch geschaffen hat, etwas von ihm weiß. Zweiundsechzigstes Kapitel. Zerfall der Werte. 8. Zerfall der Werte. Religionen entstehen aus Sekten und zerfallen wieder in Sekten. Zerfallen. Kehren zu ihrem Ursprung zurück, ehe sie sich gänzlich auflösen. Am Anfang des Christentums standen die einzelnen Christus- und Mithras-Kulte. An seinem Ende stehen die grotesken amerikanischen Sekten, steht die Heilsarmee. Die Heilsarmee. Der Protestantismus, die erste große Sektenbildung des christlichen Zerfalls. Eine Sekte, keine neue Religion. Denn das wichtigste Merkmal einer neuen Religion fehlte. Die neue Theologie, welche eine neue Kosmogonie mit dem neuen Gotteserlebnis zu neuer Weltganzheit amalgamiert. Der protestantischste Gedanke, der kategorische Imperativ der Pflicht, der ganze Gegensatz zum Katholizismus. Die äußeren Lebenswerte werden nicht in den Glauben einbezogen, werden nicht theologisch kanonisiert, sondern sie werden bloß anhand der Schrift streng und fast nüchtern überwacht. Der kategorische Imperativ der Pflicht. Keine Strenge, hinter der nicht Angst stünde. Aber die Angst vor dem Sektenzerfall wäre ein viel zu kleines Motiv, um die protestantische Strenge zu erklären. Und die Flucht in die Buchstabentreue, die Flucht in die Schrift, ist geschwängert von der göttlichen Angst, von jener Angst, die aus der Pönitentia Luthers hervorbricht, jener absoluten Angst vor der Grausamkeit des Absoluten, die Kierkegaard erlebt hat und in der Gott trauernd thront. 63. Kapitel. An dem Sonntagnachmittag, der auf das Fest in der Stadthalle folgte, entschloss sich Major von Pasenow zu seiner eigenen Überraschung, der Einladung Eschs Folge zu leisten und die Bibelstunde zu besuchen. Das kam folgendermaßen. Eigentlich dachte er gar nicht an Esch und Schuld daran hatte vielleicht bloß der Spazierstock, den er plötzlich im Ring des Kleiderständers lehnen sah. Ein Spazierstock mit weißer Elfenbeinkrücke, der auf irgendeine Weise ins Gepäck geraten war und offenbar bis jetzt im Schranke versteckt gewesen sein musste. Natürlich kannte er den Stock von alters her, aber es war trotzdem ein fremder Stock. Einen Augenblick lang schien es dem Major von Pasenow, als wäre es notwendig, zivil anzulegen und eine jener zweideutigen Vergnügungsstätten zu besuchen, die von Offizieren nicht in Uniformen betreten werden dürfen. Und sozusagen als Annäherungswert schnallte er nicht den Degen um, sondern nahm den Stock zur Hand und verließ den Gasthof. Ein wenig zögernd blieb er vor dem Hause stehen. und als wäre es ein dringliches Versprechen, das er eilends einzulösen hätte, ging er auf kürzestem Wege zu Ashs Anwesen. Seitdem die Zahl der Anhänger gewachsen war und weil man während der schönen Jahreszeit ohnehin keines geheizten Lokals bedurfte, fanden die Versammlungen in einem der leeren Schuppenräume des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes statt. Wegen Mangel eines Fensters war das Tor offen gelassen worden und der Major, den Hof betretend, wusste sogleich, wohin sich wenden. Da nun der Major im Rahmen des Tores erschien und ein wenig verweilte, sein Auge an das Dämmerlicht zu gewöhnen, da standen alle auf. Fast sah es aus, als hätten sie einen Vorgesetzten zur Kaserninspektion erwartet. Ash war mit den anderen aufgesprungen und nun geleitete er den Gast zu dem Stuhle hinter dem Tischchen. Er selbst blieb daneben stehen, gewissermaßen ein Engel, der zu ihm getreten war, über ihn zu wachen. Und der Major empfand es so ähnlich, ja, es war, als hätte sich der Zweck seines Besuches damit schon erfüllt, als umgebe ihn eine Atmosphäre der Gesichertheit, ein vereinfachter Lebensraum, der ihn gleich einem Heimgefundenen aufnehmen wollte. Mit großer Anstrengung wandte er sich ihm zu und sagte, »Ich bitte fortzusetzen.« Nun aber erfolgte durchaus nichts, denn Ash sah auf den weißen Scheitel des Majors. Er hörte des Majors leise Stimme. Und es war, als wüsste der Major alles von ihm. Als wüsste er alles von dem Major. Zwei Freunde, die viel voneinander wissen. Er fühlte sich stark. Ja, stark, fest und wohlbestellt. So stark wie in seinen besten Jugendtagen. Er schlug die Bibel auf. 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Schnell aber war ein großes Erdbeben, also dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses. Und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und aller Bande los. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert und wollte sich selbst erwürgen. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach, »Tu dir kein Leid, denn wir sind alle noch hier.« Herr Gott, Zebaoth, nimm uns auf in deine Gnade. Schling um uns dein einen Band, führe uns mit deiner Hand, Herr Gott, Zebaoth. Ash sagte, »Sinnlos jede Flucht. Freiwillig müssen wir die Haft auf uns nehmen. Der Unsichtbare mit dem Schwerte steht hinter uns.« »Halt Maul!« »Mit Feuer tauf uns, Jesus Christ, send das Feuer. Dies Feuer unser Anrecht ist, send das Feuer. Herr, unser Gott, wir flehen dich an, send das Feuer. Nur so wird alles wohlgetan, send das Feuer.« »Halt Maul!« sagte wieder die andere Stimme, schwerfällige Stimme, doch dröhnend wie ein Kellergewölbe, und es war die eines Menschen in Landwehruniform, der mit langem Bart auf zwei Stöcke gestützt nun dastand. Und trotz der Anstrengung, die es ihm machte, fuhr er fort, dies zu sagen. »Wer nicht tot war, muss Maul halten. Wer tot war, ist getauft, die anderen nicht.« Ash entblößte sein Pferdegebiss. »Du darfst selber dein Maul halten, dein ungewaschenes Gönicke!« Das waren grobe Worte. Ash musste selber so laut darüber lachen, dass es ihn irgendwie lähmend in der Kehle schmerzte, wie einen, der im Schlafe lacht. Freilich, den Mann Ludwig Gödicke hatte er trotz alledem nicht einschüchtern können. Der war nun fast bis an das Tischchen vorgehumpelt und kampfbereit. »Wer reden will, soll erstmal in die Erde kriechen. Da!« Gödicke hatte die Arme mit den beiden Stöcken in der Luft. Er sah drohend und gewaltig aus. »Auferstanden von den Toten.« »Tot. Die Toten glauben, dass sie mächtig sind. Ja, mächtig sind sie. Aber das Leben im dunklen Haus können sie nicht erwecken. Die Toten sind die Mörder. Mörder sind sie. Er stockte. Erschrocken über das Wort vom Mord, das jetzt wie ein dunkler Schmetterling durch die Luft geflattert war, doch nicht minder erschrocken und verstummt vor dem Gehaben des Majors. Denn der Major hatte sich erhoben mit einem sonderbar steifen Ruck und hatte das Wort wiederholt. Wiederholte starr: Mörder. Und blickte, als erwarte er Entsetzliches, auf das geöffnete Tor und auf den Hof hinaus. Alle schwiegen und sahen auf den Major. Der Major regte sich nicht, schaute noch immer gebannt auf das Tor, und Esch schaute gleichfalls hin. Nichts Außergewöhnliches war dort sichtbar. Die Luft zitterte im Sonnenlicht, die Hausmauer am anderen Ufer des Sonnenstroms, und als Esch die eingetretene Ruhe benützend nochmals die Bibelstelle vorlas, »Tu dir kein Leid, denn wir sind noch alle hier«, da war es nicht mehr Ruhe. Es war Angst. Die Angst, dass in der Welt des Gleichnisses und der Stellvertretung bloß das Böse leibhaftig sein könne. Und da geschah es, dass am Grunde des dunklen Kastens, dass im Rahmen des Tores eine Gestalt auftauchte. Eine rundliche, untersetzte Gestalt. Ögno, Ögno, die Hände auf dem Rücken. Ein Passant, der gemächlich einherschlendert, spazierte er über den Hof, kam auf Zehenspitzen herein, verbeugte sich vor dem Major und setzte sich bescheiden ans Ende einer Bank. »Der Leibhaftige«, murmelte der Major. »Der Mörder«, Esch lächelte. »Und weil der, der vor dem Tode steht, zur Freiheit erlöst ist und ihm alles erlaubt ist, berührte er den Arm des Majors.« »Immer ist ein Verräter unter uns. Immer.« »Er soll sich packen. Er soll sich packen.« Und als Esch den Kopf schüttelte, setzte er hinzu: »Nackt und bloß.« »Nackt und bloß sind wir ausgestellt auf der anderen Seite. Ist ja egal.« In der Welle des Ekels, die er plötzlich in sich aufsteigen fühlte, floss breit und übermächtig die Gleichgültigkeit. Am liebsten hätte auch Esch nichts mehr von alledem gehört und gesehen. Am liebsten hätte er die Versammlung aufgehoben. Aber er durfte den Major nicht in solchem Missklang scheiden lassen, und so schlug er etwas unziemlich mit der Bibel auf den Tisch und rief: »Wir bleiben im Text.« »Wir bleiben im Text. Jesaja Kapitel 42, Vers 7. Dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Amen.« »Amen«, sagte Esch und knöpfte die Weste zu. »Amen«, sagte die Versammlung. »65. Kapitel. Da gab es einen, der flüchtete vor seiner eigenen Einsamkeit bis nach Indien und Amerika. Er wollte das Problem der Einsamkeit mit irdischen Mitteln lösen. Er war ein Ästhet und deshalb musste er sich umbringen. Ich meine, Ignor war ein Mensch, der sich den Wind um die Nase hatte wehen lassen. Selbst wenn er im luftleeren Raum daherkam, pfiff ihm der Wind um die Nase. Der eine nimmt Abschied, der andere desertiert. Alle desertieren sie aus dem Chaos, doch bloß einer, der niemals gebunden war, wird nicht erschossen. Tja, es gibt nichts Hoffnungsloseres als ein Kind. Hannah Wendling wünschte eine Ordnung der Dinge, in deren schwebendem Gleichgewicht das Gleichnis zu sich selbst zurückkehrt, wie in einem Gedicht. Major von Pasenow war ein Mensch, der sich mit aller Inbrunst nach der Vertrautheit der Heimat sehnte. Der Mörder. Nach einer unsichtbaren Vertrautheit in den sichtbaren Dingen. Er soll sich packen. Er soll sich packen. Und seine Sehnsucht war so stark, dass das Sichtbare Schicht um Schicht ins Unsichtbare versank. Das Unsichtbare aber Schicht um Schicht im Sichtbaren. Major von Pasenow war ein Mensch, der sich mit aller Inbrunst nach der Vertrautheit der Heimat sehnte. Eine Zeit, die so rational ist, dass sie unausgesetzt flüchten muss. 67. Kapitel. 67. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 12. Er sprach: Mein Maultier trabt mit raschen Hufen, mit Schellenkränzen und mit Purpurzaum und trägt uns beide durch den Zionstraum. Er sprach: Ich habe dich gerufen. Er sprach: In meinem Herzen ist ein großes Schaun, den Tempel schaue ich und seine 1000 Stufen. Und schau die Stadt, an der die Ahnen schufen. Er sprach: Wir wollen eine Hütte bauen. Er sprach: Bisher war Warten, dass ich mich vergeude, nur Warten gab's, Versunkenheit im Buch. Er sprach: Ich harrte seiner und nun kam die Freude. Er sprach es nicht, doch war's des Herzens Spruch. Auch sie war stumm, in Schweigen und versunken, so gingen sie und waren dennoch trunken von Schweigen, Sehnen und versteckter Pracht. So gingen sie und keines hatte Acht der Straßen, Mietskasernen und Spelunken. Sie sprach: In meinem tiefsten Herzensschacht aufgärt das Fünklein, gärt zum hellen Funken und wird zum Licht und wird zum lichten Prunken. Er sprach: Ich habe dein gedacht. Sie sprach: Mein Herz ist aufgeglommen, du neigst der Büßerin das milde Antlitz zu. Er sprach: Hell glänzt der Weg, der Zionsweg des Frommen. Sie sprach: Für uns am Kreuze littest du. Sie sprachen nichts. Das Wort war abgeblendet. Sie taten nichts. Die Tat war schon vollendet. Neunundsechzigstes Kapitel. Seitdem er damals mit Esch durch die abendlichen Felder gewandert war, geschah es öfters, dass der Major nach Erledigung des Dienstes seinen Weg durch die Fischerstraße nahm. Ja, dass er kaum ein paar Gassen weiter seinen Schritt hemmte, unschlüssig stehen blieb und wieder umkehrte. Man hätte geradezu sagen können, dass er um den kurtrierschen Boten herumstrich. Vielleicht wäre er sogar eingetreten, hätte er nicht ein Zusammentreffen mit Hugno gefürchtet. Ja, selbst auf der Straße wollte er ihm nicht begegnen, aber als nun statt Hugno plötzlich Esch vor ihm auftauchte, da wusste er nicht, ob es nicht diese Begegnung war, die er noch mehr gefürchtet hatte. Denn da stand er, der Stadtkommandant in Uniform, den Degen an der Seite, mit einem Zeitungsmenschen in Zivil. Er stand in Uniform auf offener Straße und hatte diesem Mann die Hand gereicht, der fast ein Freund war. Er zögerte noch ein wenig und dann sagte er: »Kommen Sie.« So gingen sie schweigend, schweigend in die Abendhelle und folgten dem Waldsaum. Das kurze, trockene Gras knisterte unter ihren Schuhen. Still war es über dem Tal. Über den westlichen Hängen senkte sich die Sonne, funkelte feurig in den Fenstern der Häuser im Tal. Man sah auf die schwarz-rot gesprenkelten Dächer des Gefängniskomplexes, sah in die nackten und rohen Höfe und auch in ihnen lagen düstere, scharfkantige Schatten. Ein kleiner Feldweg führte den Abhang hinunter und nahe bei der Strafanstalt mündete er in die Straße. Als sie etwa zur halben Talhöhe hinabgelangt waren, blieben der Major und Esch stehen und horchten. Ein merkwürdig stoßweises Summen drang zu ihnen herauf, ohne dass man anzugeben vermocht hätte, woher es stammte. Ein böses Geräusch. Eine Maschine. Eine Maschine, sagte Esch, obwohl es durchaus nicht nach Maschine klang. Er beschleunigte den Schritt. Das Geräusch wurde immer härter und akzentuierter. Da ist etwas geschehen, sagte der Major, und nun hörten sie auch schon aus den vergitterten und mit Holz verschlagenen Gefängnisfenstern einen fürchterlichen Chor, skandiert in Gruppen von drei Worten. Hunger, Hunger, Hunger, Hunger, Hunger, Hunger. Und von Zeit zu Zeit wurde der Chor von einem allgemeinen Viehhofgeheul unterbrochen. ein Posten kam. »Melde Gehorsams, Herr Major, eine Revolte. Wir haben Herrn Major vergeblich gesucht.« Die Leute machten Platz, um den Major durchzulassen. Doch der hatte sich an einen Baum gelehnt und seine Lippen murmelten, »Es ist das Ende.« Ash machte eine Bewegung, als ob er ihm helfen wollte. Der Major winkte ab. »Es ist das Ende.« Er richtete sich auf, griff an die Brust, strich über das Band des Eisernen Kreuzes und dann, die Hand am Degengriff, schritt er rasch auf das Gefängnistor zu. Der Major war im Tor verschwunden. Ash setzte sich auf die kleine Hügelböschung neben der Straße. Immer noch war die Luft von den synkopierten Rufen durchschnitten. Ein einzelner Schuss ertönte, gefolgt von neuerlichem, allgemeinem Geheul. Dann noch letzte Rufe, wie die letzten Tropfen eines zugedrehten Wasserhahns. Dann war es still. Still. Ash schaute auf das Tor, das sich hinter dem Major geschlossen hatte. »Es ist das Ende«, sagte nun auch er und wartete. »Das Ende«. Doch das Ende brach nicht herein. Kein Erdbeben kam und kein Engel und das Tor ward nicht aufgetan. Die ersten Sterne wurden sichtbar und es war Ash, als säße er Tage und Jahre lang an dieser Stelle, umgeben von geisterhafter und wattierter Ruhe. Endlich kam der Major. Er ging rasch, in einer ungewohnten Gradlinigkeit. Fast schien es, als würde er ein wenig hinken und suchte es zu verbergen. Er ging geradewegs auf das Auto zu. Ash war aufgesprungen. Der Major stand jetzt in dem Wagen, hoch aufgerichtet stand er dort und sah über ihn hinweg, blickte über die Menge, die sich stumm um das Gefährt geschart hatte, sah auf die weiße Straße vor sich und zur Stadt hinüber, in der bereits die Lichter aus den Fenstern blinkten. In der Nähe leuchtete ein rotes Licht auf. Ash wusste schon wo. Mag sein, dass auch der Major es bemerkt hatte, denn er schaute jetzt auf Ash herunter und sagte, indem er ihm ernst die Hand reichte, »Na, ist ja egal.« Ash sagte nichts. Er drängte sich rasch durch die Menge und schlug den Weg über die Felder ein. Hätte er sich aber umgewandt und wäre es nicht so dunkel gewesen, so hätte er sehen können, dass der Major stehen geblieben war und ihm, dem in der Nacht Verschwindenden, nachblickte. Herrgott Zebaoth, nimm uns auf in deine Gnade, schling um uns dein einen Band, führe uns mit deiner Hand, Herrgott Zebaoth, aus dem Krummen in das Gerade. Herrgott Zebaoth. Schütze uns vorbei und rade, schütze uns vor Henkers Hand, Herrgott Zebaoth. Herrgott Zebaoth. Herrgott Zebaoth. 70. Kapitel. Am nächsten Tag war im Kurtrischen Boten unter Stadtereignisse zu lesen. Zwischenfall in unserem Gefangenenhaus. Gestern Abend kam es in unserem Gefangenenhaus zu einigen unerquicklichen Szenen. Einige Insassen glaubten, Grund zur Klage zu haben, dass die Kost nicht die gewohnte Güte aufweise, und wurde dies von einigen vaterlandslosen Elementen zum Anlass genommen, um die Verwaltung in lärmender Weise zu beschimpfen. Über die Veranlassung des Eingreifens des sofort herbeigeholten Stadtkommandanten Herrn Major von Pasenow, respektive seiner Ruhe und Besonnenheit, respektive Mannhaftigkeit, wurde der Zwischenfall sofort beigelegt. Die Gerüchte, dass es sich um einen Ausbruchsversuch von angeblich hier eingekerkerten und ihrer gerechten Aburteilung entgegensehenden Deserteuren handelte, sind, wie wir aus bester Quelle erfahren, vollkommen haltlos, da keine solchen eingekerkert sind. Verletzt wurde niemand. Es war wieder eine jener luziden Eingebungen gewesen und vor Freude hatte Hugno beinahe gar nicht geschlafen. Immer wieder hatte er sich vorgezählt. Erstens wird sich der Major wegen der Deserteure ärgern, aber auch die Geschichte von der schlechten Kost kann einem Stadtkommandanten nicht eben behagen. Und wenn es einer verdient, dass er sich ärgert, so ist's der Major. Zweitens wird der Major den Ash verantwortlich machen. besonders wegen des Hinweises auf die Wohlinformiertheit. Kein Mensch wird es dem Herrn Redakteur glauben, dass er nichts davon gewusst hat. Mit den Spaziergängen der beiden Herren ist's jetzt wohl zu Ende. Drittens. Wenn man sich ausmalte, wie der magere Herr Pastor mit dem Pferdegesicht jetzt wüten wird, das schmeckte beglückend und süß auf der Zunge. Viertens. Und so schön legal war es vor sich gegangen. Er war der Herausgeber und durfte schreiben, was er wollte. Und für die lobenden Worte müsste der Major ihm eigentlich noch danken. Fünftens und sechstens, das ließ er sich so fortsetzen. Es war mit einem Wort eine ausgezeichnet wohlgelungene Sache. Es war mit einem Wort ein Coup. Die Berichte eines Huguenot haben doch Hand und Fuß, auch wenn man sie verschmäht. Ja, fünftens und sechstens und siebtens, man konnte so fortfahren. Es steckte noch viel mehr darin. Freilich, irgendwo auch etwas Unangenehmes, an das man lieber nicht denken mochte. Einundsiebzigstes Kapitel. Der Abschied von Heinrich war sonderbar schmerzlos verlaufen. Soweit physische und seelische Belange auseinanderzuhalten sind, war es ein ausschließlich physisches Ereignis gewesen. Als Hanna vom Bahnhof heimkam, fühlte sie sich selber ein wenig wie ein leerstehendes Haus, in dem man die Gardinen heruntergelassen hat. Das war alles. Im Übrigen wusste sie mit aller Bestimmtheit, dass Heinrich aus dem Kriege heil zurückkehren werde. Und mit dieser Gewissheit, die Heinrich nicht zum Märtyrer werden ließ, war nicht nur die gefürchtete, angstvolle Sentimentalität am Bahnhof glücklich vermieden, sondern es war, weit über die Unannehmlichkeit des Abschieds hinaus, auch der Wunsch, Heinrich möge nie mehr zurückkehren, ins Abstruse und Gefahrlose verschoben worden. Wenn sie zu dem Jungen sagte, Vati wird bald wieder bei uns sein, so wussten sie wohl beide, wie sie's meinte. Vati wird bald wieder bei uns sein, ja. Alles Persönliche war verhältnismäßig geschwind versunken. Das Gehaben Heinrichs, seine Stimme, seine Worte, sein Gang, all dies tauchte sehr bald unter. Das Generelle hingegen blieb. Oder, um ein unanständiges Gleichnis zu gebrauchen, zuerst verschwand sein Gesicht, dann alles Bewegte an ihm, Hände und Füße. Aber der unbewegte und starrende Leib, dieser Torso, der vom Brustkorb bis zu den Schenkelstümpfen reichte, dieses höchst laszive Bild des Mannes, das erhielt sich in der Tiefe ihres Gedächtnisses. Ein Götterbild eingebettet in die Erde oder überspült von den Uferwellen des Tyrrhenischen Meeres. Zweiundsiebzigstes Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 13. Hat diese Zeit, hat dieses zerfallende Leben noch Wirklichkeit? Meine Passivität wächst von Tag zu Tag. Nicht, weil ich mich an einer Wirklichkeit zerreibe, die stärker wäre als ich, sondern weil ich allenthalben ins Unwirkliche stoße. Ich versuche zu philosophieren. Doch wo ist die Würde der Erkenntnis geblieben? Ist sie nicht längst erstorben? Ist die Philosophie angesichts des Zerfalls ihres Objektes nicht selber zu bloßen Worten zerfallen? Diese Welt ohne Sein, Welt ohne Ruhen, diese Welt, die ihr Gleichgewicht nur in der steigenden Geschwindigkeit noch finden und erhalten kann. Ihr Rasen ist zur Scheinaktivität des Menschen geworden, ins Nichts ihn zu schleudern. Ich weiß nicht, ob ich gelebt habe oder ob es mir erzählt worden ist. So sehr ist es in den fernen Meeren versunken. Ich bin viele Wege gegangen, um den einen zu finden, in dem alle anderen münden. Indes sie führten immer weiter auseinander. Und selbst Gott war nicht von mir bestimmt, sondern von den Vätern. Ich sagte zu Marie, ihr seid ein braves, aber gedankenloses Volk. Ihr glaubt, dass ihr bloß gut sein braucht, um Musik zu schlagen und dass ihr damit Gott herbeilockt. Sie antwortete, die Freude an Gott ist Gott. Seine Gnade ist unerschöpflich. Ich sagte zu mir, du bist ein Trottel, du bist ein Platoniker. Du glaubst, die Welt erfassend, sie dir gestalten zu können und dich selbst zu Gott zu erlösen. Merkst du nicht, dass du daran verblutest? Ich antwortete mir, ja, ich verblute. 74. Kapitel. Dr. Flurschütz half Jarezki beim Anlegen der Prothese. Auch Schwester Mathilde stand daneben. Halten Sie einen Augenblick still, Jarezki. So, wie fühlen Sie sich? Wie eine neugeborene Maschine. Eine Maschine in einer ausgezeichneten Periode. Wenn die Zigaretten besser wären, wäre es noch ausgezeichneter. Können Sie nicht lieber das Rauchen ganz sein lassen? Natürlich auch das andere. Die Liebe. Na klar, gerne. Nein, Dr. Flurschütz meint, dass Sie das Trinken aufgeben sollten. Ach so, das habe ich gar nicht kapiert. Aber ich will Ihnen mal was sagen, Flurschütz. Geben Sie mir irgendeine andere, irgendeine neue Besoffenheit. Meinetwegen, geben Sie mir Morphium oder geben Sie mir Patriotismus oder Kommunismus oder sonst was, was den Menschen ganz besoffen macht. Geben Sie mir irgendetwas, damit wir wieder alle zusammengehören und ich lasse das Saufen sein. Von heute auf morgen. Jarezki, verlieben Sie sich. Auf ärztlichen Befehl? Na, jawohl. Haben Sie sich schon auf Befehl verliebt, Schwester? Halten Sie still. Schwester Mathilde errötete. Auf ihrem Hals mit den Sommersprossen zeigten sich zwei rote Streifen. Jarezki sah nicht hin. Schlechte Periode fürs Verlieben. Mir scheint, wir sind alle in einer schlechten Periode. Mit der Liebe ist es auch aus. Er probierte an den Gelenken der Prothese. Eigentlich müsste eine Gebrauchsanweisung beiligen. Da müsste es doch irgendwo ein Spezialgelenk für Umarmungen geben. Jarezki, mit Ihnen gibt es wirklich keine Verständigungsmöglichkeit. 76. Kapitel. Es war schon nach neun, als es bei Dr. Kessel klingelte. Kuhlenbeck saß mit seiner Zigarre in der Ecke des Kanapees. Nanu, Kessel, noch ein Patient? Was denn sonst? Keine Nacht, in der man sich ausschlafen dürfte. Und müde ging er ins Nebenzimmer, um die Tasche zu holen. Mittlerweile war das Mädchen heraufgekommen. Herr Doktor, der Herr Major ist unten. Wer? Rief Kessel aus dem Nebenzimmer. Wer? Der Herr Major? Das geht mich an. Sofort, rief Kessel. Und die schwarze Tasche noch in der Hand eilte er hinaus, den Gast zu empfangen. Nun stand der Major in der Türe. Er lächelte ein wenig verlegen. Es war mir bekannt, dass die Herren beisammen sind. Und da Sie, Herr Dr. Kessel, mich so freundlich eingeladen hatten... Ich dachte, dass die Herren vielleicht musizieren. Na Gott sei Dank. Ich meinte schon, es wäre wieder was vorgefallen. Na, umso besser. Nein, es ist nichts vorgefallen. Keine Revolte also, sagte Kuhlenbeck in gewohnter Taktlosigkeit. Wer hat eigentlich den idiotischen Artikel im Boten gebracht? Der Esch oder der Hans Wurst mit dem französischen Namen? Der Major antwortete nicht. Er war von den Fragen Kuhlenbecks unangenehm berührt. Er bedauerte, hergekommen zu sein. Kuhlenbeck aber fuhr fort. Na, besonders gut wird es den Herrschaften im Gefängnis nicht eben gehen. Aber von der Front sind sie weg. Und da hätten sie schon allen Anlass, sich ruhig zu verhalten. Wissen wohl nicht mehr, was für ein Gnadengeschenk es ist, zu leben, einfach zu leben. Und mag's noch so schäbig sein. Der Mensch hat ein schlechtes Gedächtnis. Zeitungsleute, sagte der Major. obwohl es keine richtige Antwort mehr war. Manchmal halte ich es für ein Glück, dass meine arme Frau diese Zeiten nicht miterlebt. Er schaute auf die Fotografie, die mit einem Immortellenkranz und einem Trauerflor geschmückt über dem Klavier hing. Auch der Major schaute hinauf. Ihre Frau Gemahlin war gleichfalls musikalisch, fragte er schließlich. Neben dem Klavier stand das Cello in einem grauen Leinensack, auf dem eine rote Leier und zwei gekreuzte Flöten eingestickt waren. Kessel hatte noch eine Flasche von dem Bernkasteller kommen lassen. Und der Major trank hastig ein Glas. Dann sagte er, ich dachte, dass die Herren musizieren würden. Ja, meine Frau war sehr musikalisch. Wie wär's, Kessel, wenn Sie doch mal Ihre Bassgeige da hervorholten? Es wird uns allen gut tun. Der Major spürte, dass Kuhlenbeck ihm damit eine Freundlichkeit erweisen wollte, wenn es vielleicht auch ein wenig zu vertraulich war. Er sagte daher bloß, ja, es wäre schön. Kessel ging zum Cello und mit einem Blick zur Fotografie hinauf entkleidete er das Instrument. Ja, wer soll mich aber begleiten? Sie werden es schon alleine schaffen, Kessel. Nur Mut! Kessel zog einen Stuhl heran, setzte sich neben das Klavier, als wäre da jemand, ihn zu begleiten. Er schlug eine Taste an, fuhr über die Saiten des Bogens und stimmte das Instrument. Dann schloss er die Augen. Er spielte die Cellosonate E-Moll, Opus 38 von Brahms. Sein mildes Gesicht war seltsam nach innen gekehrt. Der graue Schnurrbart über den eingezogenen Lippen war kein Schnurrbart mehr, sondern ein grauer Schatten. Die Falten der Wangen hatten sich anders gelagert. Es war kein Gesicht mehr. Fast unsichtbar war es. Vielleicht eine graue Herbstlandschaft in Erwartung des Schnees. Er spielte. Wahrscheinlich war er bloß ein Dilettant, aber das dürfte für ihn, das dürfte für den Major und wohl auch für Kuhlenbeck gleichgültig gewesen sein, denn die lärmende Stummheit dieser Zeit, ihres Getöses stummer und undurchdringlicher Schall, aufgerichtet zwischen Mensch und Mensch eine Wand, durch die des Menschen Stimme nicht hinüber, nicht herüber mehr dringt, so dass er erbeben muss. Als die Musik verklungen war und Dr. Kessel wieder zu Dr. Kessel wurde, gab sich der Major einen kleinen Ruck, um in einer vorschriftsmäßigen Haltung die Rührung zu verbergen. Und Kuhlenbeck in seiner Sofaecke äußerte nichts als »Tja«. »Tja, Ärzte sind eben musikalisch.« »Ja, die Musik ist ein Trost in dieser Zeit. Es bleibt uns sonst nicht mehr viel.« Kuhlenbeck schlug auf den Tisch. »Wir wollen hier nicht Trübsal blasen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, wer lebt, darf nicht verzweifeln. Lassen Sie bloß Frieden sein und wir rappeln uns schon wieder auf.« Der Major schüttelte den Kopf. »Gegen elenden Verrat ist man machtlos.« Das Bild Ashs stand vor ihm. Dieses gelbbraune Gesicht mit dem herausfordernden Lächeln. Ja, herausfordernd war das richtige Wort. Dieses Gesicht, das dennoch irgendwie um Verzeihung bat, und es hatte den vorwurfsvollen Ausdruck eines gestürzten Pferdes. »Wir Deutschen sind immer verraten worden. Und wir leben trotzdem.« Er hob das Glas. »Es lebe Deutschland. Prost.« »Es lebe Deutschland.« Auch der Major hob das Glas und er dachte, Deutschland. Dachte an eine gute Ordnung und an die Geborgenheit, die Deutschland ihm bisher gewesen war. Er sah Deutschland nicht mehr. Irgendwie machte er Huguenot für das Unglück des Vaterlandes verantwortlich. Für die Truppendurchmärsche, für die widersprechenden Befehle der Heeresleitung, für die unritterlichen Waffen des Gaskriegs, für die wachsende allgemeine Unordnung. »Ich habe abgeschlossen. Ich tue meine Pflicht. Aber ich habe abgeschlossen.« »Wir sind vom Pfade der Pflicht abgewichen und müssen die Strafe ertragen.« »Ja, nur, Herr Major, dafür bin ich nicht zu haben.« Wohl aber dafür, den Pfad nach Hause anzutreten, damit unser müder Kessel endlich ins Bett kommt. Er war aufgestanden. Der Uniformrock hing etwas weitfaltig um seinen massigen Körper. Ein verkleideter Zivilist, musste der Major denken. Es war nicht des Königsrock. Major von Pasenow hatte sich gleichfalls erhoben. Warum war er hierher gekommen? er, der den Rock des Königs trug. Der Major zog den Rock glatt, griff an das Band des Eisernen Kreuzes und mit der vorschriftsmäßigen Haltung, in der er sich verabschiedete, fand er zu jener Klarheit und Geborgenheit zurück, die Pflicht und Uniform dem Menschen verleiht. Dr. Kessel hatte sie die Treppe hinunter begleitet. Bei der Haustüre sagte der Major mit einiger Förmlichkeit: »Ich danke Ihnen, Herr Dr. Kessel, für den Kunstgenuss, den Sie uns bereitet haben.« »Ich habe zu danken, Herr Major. Es ist das erste Mal seit dem Tode meiner armen Frau, dass ich wieder musiziert habe.« Indes der Major hörte es nicht, sondern gab ihm bloß mit etwas steifer Geste die Hand. Er ging mit Kuhlenbeck durch enge Gassen. Sie gingen über den Marktplatz. Dünner Herbstregen strich ihnen schräg entgegen. Sie trugen beide graue Offiziersmäntel, trugen beide Offiziersmützen und waren trotzdem nicht Kameraden in des Königs Rock. Siebenundsiebzigstes Kapitel: Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 14. In dieser schwebenden Wirklichkeit strömten die Dinge auf mich zu. Sie strömten in mich ein und ich musste mich nicht um sie bemühen. Was früher wie Passivität ausgesehen hatte, hatte jetzt einen Sinn erhalten. Ich will nicht mehr denken. Nicht etwa, weil ich unfähig dazu wäre, sondern ich denke nicht mehr, weil ich es verachte. Gewiss bin ich noch nicht so weise geworden, ich maße mir durchaus nicht an, jene letzte Stufe des Wissens erreicht zu haben, dass ich mich über das Wissen stellen dürfte. Ach, viel zu tief stehe ich unter dem Wissen. Es ist viel eher die Angst, das Schwebende zu verlieren, die sich hinter der Verachtung des Wortes verbirgt. Oder ist es die plötzlich erwachte Überzeugung, dass die Einheit von Denken und Sein nur im bescheidensten Rahmen zu verwirklichen ist? Denken und Sein beides auf ein Minimum reduziert? Marie besucht mich manchmal, bringt mir einige Lebensmittel wie ihren übrigen Kranken und ich lasse es mir gefallen. Es waren sehr schöne Herbsttage und ich saß mit Marie unter Bäumen. Und weil sich alles in einer hellen Aufrichtigkeit abspielte und weil die Worte ohne Belang waren, fragte ich sie: »Bist du ein gefallenes Mädchen?« »Ich war es.« »Ich war es. Und jetzt bist du keusch?« »Ja.« »Ja. Du weißt, dass du Nuchem nie erretten wirst.« Sie lächelte. »Aber deine Liebe zu Nuchem ist doch hoffnungslos.« Es war kein gutes Spiel, das ich mit ihr spielte. Und doch war das Einverständnis auch zwischen uns schon längst hergestellt, denn sie sagte: »Wir sind in der Freude.« Ich konnte ihr die Heilsarmee-Phrasen nicht übel nehmen. Mag sein, weil innerhalb eines Provisoriums jede Phrase schon ihren Sinn verloren hat. Mag sein, weil sie schon von vornherein einen neuen Sinn erhält und zutrifft. Ich fragte: »Du bist glücklich, trotz deiner unglücklichen Liebe?« »Ja, das Übel in der Welt ist groß, doch die Freude ist größer.« »Ach, Marie, du hast die Fremdheit kennengelernt und bist trotzdem glücklich. Und du weißt, dass der Tod allein, dass dieser letzte Augenblick allein die Fremdheit aufheben wird und willst trotzdem leben?« Sie antwortete: »Wer in Christum ist, ist nie einsam.« »Kommen Sie zu uns.« »Nein, ich gehöre in meine Judenwohnung. Ich gehe zu Nuchem.« Aber es machte keinen Eindruck mehr auf sie. Zebaoth, rett, o rett uns vor dem Tod. Komme zu uns, lasset euch retten, der Erlöser ist nahe. Musik. 79. Kapitel. Die Befürchtungen Ashs sollten sich bewahrheiten. Dem Major wurde noch weiteres Übel von Huguenot zugefügt. Allerdings spielte Huguenot vorerst eine passive Rolle. Anfangs Oktober langte auf dem Schreibtisch des Majors eine jener Listen ein, mit denen die Heeresleitung nach Desertationsverdächtigen oder sonst wie von ihren Kommandostellen vermissten Militärpersonen zu fahnden pflegte. Unter den Namen befand sich auch der eines Wilhelm Huguenot aus Colmar, Füsilier im Füsilierregiment Nummer 14. Der Major las nochmals: Wilhelm Huguenot, einen Namen, den er doch schon mal gehört haben musste. Er schaute fragend auf die Ordonnanz, die sich während des Posteinlaufs im Zimmer zur Verfügung zu halten hatte. Er sah noch, wie der Mann, der nun offenbar einen Befehl erwartete, sich stramm aufrichtete. Er hatte noch die Kraft, Sie können abtreten, zu kommandieren. Doch da er nun allein ist, fällt er vornüber auf die Platte des Tisches, das Gesicht in den Händen vergraben und sagt ins leere Zimmer hinein: Ist ja egal. Als könnte er damit den Fall erledigen. Immer ist ein Verräter unter uns. Ein Verräter ist ein unehrenhafter Mensch. Ein Verräter ist ein Mensch, der sein Vaterland verrät. Ein Verräter ist ein Mensch, der das Vaterland und die Kameraden betrogen hat. Ein Deserteur ist ein Verräter. Und während der Major solcher Art seine Gedanken immer näher an den versteckten Gegenstand heranrückt, zerreißt plötzlich die Hülle. Und er weiß mit einem Male alles. Alles. Er selber ist der Verräter. Er, der Stadtkommandant, war es gewesen, der einen Deserteur zu sich gerufen und ihm beim Tanzen zugeschaut hat. Er war es gewesen, der den Deserteur zu sich gerufen hat, damit er von dem Deserteur in die Redaktion eingeladen werde, damit der Deserteur ihm den Weg ins Zivilistische bereite, zu Freunden, die keine Kameraden sind. Und der Major, die Hand an den Uniformknöpfen, richtet sich auf, streicht den Rock glatt, streicht sich dann über die Stirne und sagt: Hirngespinste. Gerne würde er Ash rufen lassen, der könnte alles aufklären. Er möchte es gerne, aber es wäre ein neuerliches Abweichen vom Wege der Pflicht, ein neuerliches Abweichen ins Zivilistische. Das durfte nicht sein. Überdies, man muss sich allein besinnen, der ganze Verdacht konnte sich als haltlos erweisen. Und wenn man es recht überlegte, hatte sich dieser Huguenot stets korrekt und patriotisch betragen. Vielleicht würde sich doch alles von selber aufklären und zum Guten wenden. 2 Tage lang ertrug der Major die Pein einer Unschlüssigkeit, deren er sich im Drange der überstürzten äußeren Ereignisse selbst nicht bewusst wurde. Angesichts der allgemeinen Unordnung hätte er die kleine Desertationsangelegenheit natürlich auf sich beruhen lassen können, doch der kategorische Imperativ der Pflicht duldete es nicht, dass Unzuverlässigkeit auf Unzuverlässigkeit gehäuft werde. Und am 2. Tage gab der Major den Befehl, Huguenot auf die Kommandantur zu laden. Als er den Verräter vor sich sah, wallte des Majors ganzer zurückgedämmter Abscheu mit erneuter Stärke auf. Die herzliche Begrüßung erwiderte er mit dienstlicher Förmlichkeit und über den Tisch hin die Liste reichend, wies er wortlos auf die Rubrik »Wilhelm Huguenot«, die mit einem roten Strich angezeichnet war. Huguenot begriff, dass es jetzt ums Ganze ging. Und angesichts der drohenden Gefahr fand er die luzide Sicherheit wieder, die ihn bisher noch immer beschützt hatte. Ich habe Ähnliches schon lange erwartet, hochgeehrter Herr Major. Die Unordnung bei den Heeresstellen, mit Verlaub zu sagen, reißt eben mehr und mehr ein. Ja, Herr Major schüttelt den Kopf, aber so ist es. Ich bin leider ein lebendes Beispiel dafür. Als ich mich bei der Pressehauptleitung abmeldete, nahm mir der dienstführende Unteroffizier meine Papiere ab, angeblich um das Regiment zu verständigen. Ich befürchtete gleich damals arge Unannehmlichkeiten, da es doch nicht angeht, einen dienstpflichtigen Soldaten ohne Dokumente fortzuschicken, da werden Herr Major mir nur recht geben. Mich aber hat man mit dem Hinweis beruhigt, dass man mir die Dokumente nachsenden würde. Man händigte mir bloß einen interimistischen Militärfahrschein nach Trier aus. Herr Major, verstehen? Ich hatte nichts in der Tasche als meinen Fahrschein. Im Übrigen hilft ihr selbst. Ja, so war die Geschichte. Natürlich habe ich mir auch selbst vorzuwerfen, dass ich zwischenzeitlich die ganze Chose immer wieder vergaß. Aber Herr Major wissen ja am besten, wie überlastet ich bin. Und wenn schon die Behörden versagen, kann man dem einfachen Steuerträger und Landesverteidiger keinen Vorwurf machen. Sollte man meinen. Anstatt aber vor der eigenen Türe zu kehren, ist es natürlich einfacher, einen anständigen Menschen zum Deserteur zu stempeln. Herr Major, würde es mir meine patriotische Pflicht nicht verbieten, ich hätte nicht übel Lust, diesen unerhörten Fall in die Presse zu bringen. All dies klang plausibel. Der Major wurde wieder unsicher. Und wenn ich Herrn Major einen Vorschlag unterbreiten dürfte, so würde ich ersuchen, der Heeresgendarmerie und dem Regiment wahrheitsgetreu mitzuteilen, dass ich hier die offiziöse Landeszeitung leite und dass ich die fehlenden Dokumente, um die ich mich indessen bekümmern will, ehbaldigst nachfolgen lasse. Der Unmut des Majors hakte bei dem Wort wahrheitsgetreu ein. Welche Sprache wagte dieser Mann zu führen? Es steht Ihnen nicht zu, mir Vorschriften über die Art meiner Meldungen zu machen. Und im Übrigen, um vollkommen bei der Wahrheitstreue zu bleiben, ich glaube Ihnen nicht. So, Herr Major, glauben mir nicht? Haben Herr Major vielleicht schon untersucht, auf welche glaubwürdige Denunziation jene Anzeige zurückzuführen ist? Und dass es sich bloß um eine Denunziation und um eine läppische und boshafte obendrein handeln kann, ist doch sonnenklar. Wie viele Leute wissen denn überhaupt, dass ich Unzukömmlichkeiten mit meinen Papieren hatte? Ich kenne bloß einen einzigen und dieser einzige hat mich oft genug als Verräter beschimpft. Völlig überraschend fiel ihm der Major ins Wort. Er schlug sogar mit dem Papiermesser auf den Tisch. Wollen Sie Herrn Redakteur Esch gefälligst aus dem Spiel lassen? Er ist ein ehrenwerter Mann. Vielleicht war es unklug von Hugno, sich zu verbeißen und nicht abzuirren. Das Kartenhaus drohte jeden Augenblick einzustürzen. Er wusste es, aber etwas in ihm sagte, wabank, und er konnte nicht anders. Na ja, bitte, bitte. Wenn der Wind von dieser Seite her weht und Herr Major mit Rücksicht auf die Freundschaft mit Herrn Esch dessen Geschäfte führen will, dann allerdings, dann bitte ich höflichst um meine Verhaftung. Das sitzt. Der Major hatte den Finger gegen Hugno ausgestreckt und stammelte mühselig, packen Sie sich. Packen Sie sich. Ich lasse Sie abführen. Bitte, Herr Major, bitte, ganz nach Ihrem Belieben. Aber ich weiß, was ich von einem preußischen Offizier zu halten habe, der zu solchen Mittelchen greift, um sich eines Zeugen seiner defätistischen Reden in kommunistischen Versammlungen zu entledigen. Es ist ja hübsch, wenn man seinen Mantel nach dem Winde hängt, aber ich habe keine Lust, den Windfänger abzugeben. Salut! Die letzten, eigentlich unsinnigen Worte. Von Hugno bloß zum Aufputz seiner Rhetorik draufgegeben, hörte der Major nicht mehr. Tonlos murmelte er noch, packen Sie sich, er soll sich packen, der Verräter. Es war das Ende, das unritterliche Ende, gebrandmarkt, für immer gebrandmarkt. Gab es noch einen Ausweg? Nein, es gab keinen Ausweg. Der Major hatte aus der Schreibtischlade den Armeerevolver genommen und ihn vor sich hingelegt. Dann nahm er ein Briefblatt, legte es gleichfalls vor sich hin. Es sollte das Abschiedsgesuch werden. Obwohl der Major glaubte, all diese Verrichtungen mit rascher und soldatischer Pünktlichkeit zu vollziehen, ging alles sehr langsam vonstatten. Und jede Bewegung kostete sehr große Anstrengung. Und mit sehr großer Anstrengung begann er zu schreiben. Mit fester Hand wollte er schreiben. Vielleicht lag es an dieser übermäßigen Anstrengung, dass er über die ersten Worte nicht hinauskam. An das. Und dann war er stecken geblieben. Die Feder war zerbrochen. Sie hatte das Papier zerrissen und einen hässlichen Fleck verursacht. Und den Federhalter fest, ja krampfhaft umklammernd, sank der Major, kein Major mehr, sondern ein ganz alter Mann, langsam in sich zusammen. Nochmals versuchte er, die zerbrochene Feder einzutauchen. Indes, es gelang nicht. Er warf das Tintenfass um. Die Tinte rann in einem schmalen Bach über die Platte, tropfte auf das Beinkleid. Der Major, achtete nicht mehr darauf. Er war mit tintenbeschmutzten Händen sitzen geblieben und starrte auf die Türe, hinter der Huguenot verschwunden war. Doch als sich die Türe nach einer Weile öffnete und die Ordonnanz sichtbar wurde, da gelang es ihm, sich aufzurichten und die Hand gebieterisch auszustrecken. »Packen Sie sich«, befahl er dem etwas verblüfften Mann. »Packen Sie sich! Ich bleibe im Dienst.« 83. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin, 15. Die scheue Taube kommt herabgeflogen, schwebt überschwebend über dunklen Sintflutwogen und trägt das Bündnis über allen Seen. Gott thront in Angst, thront in verlassener Stille. In ihm wird Liebe Angst und Angst wird Liebeswille, wird Bündnis zwischen Zeit und erdgebundenen Zeiten zum Bund der Einsamkeit mit allen Einsamkeiten. Es tat in Liebe Gott die große Angst versenken. In deiner Angst, oh Gott, da ward dein Sein zum Denken. Die Bibelversammlungen waren jetzt schlecht besucht. Die äußeren Ereignisse lenkten den Blick von den Vorgängen in der eigenen Seele ab. Und dies galt besonders für die Fremden, die allen Gerüchten ein williges Ohr liehen, wenn sie die Möglichkeit einer baldigen Heimkehr witterten. Die Einheimischen waren beständiger. Für sie war die Bibelstunde bereits zur gewohnten Ordnung geworden, die sie unabhängig von Krieg oder Frieden beizubehalten wünschten. Aber im Grunde gab es für jeden einen Winkel, in dem er durch die Friedensgerüchte eher gestört als erfreut war. Sie, Herr Esch, Sie machen mit Ihrer Betbrüderschaft noch die ganze Welt verrückt. Das ist ja Volksverdummung. Da gibt's gar nichts zu grinsen, Herr Pastor. Sie haben recht. Es ist durchaus nicht zum Lachen. Und es wäre besser für Sie. Ja, für Sie, mein Verehrtester, wenn Sie endlich erkennen wollten, dass wir uns mitten in der Angst befinden und in der Heimsuchung. Nur wer in der Angst ist, wird der Gnade teilhaftig werden. Halt, halt, halt. Das brauche ich wirklich nicht mehr zu hören. Habe ich's nicht gesagt? Es passt wohl nicht in Ihre neue Richtung. Im Übrigen hat es wohl nie zu Ihnen gepasst. Hinter Huguenots Brillengläsern blitzte es. Einen Moment, Herr Esch. Ob Sie nun grinsen oder nicht, es hat nie zu mir gepasst. Ich war immer ein Freigeist und habe nie ein Hehl daraus gemacht. Aber wenn ich den Leuten so zuhöre, natürlich nicht Ihren Betbrüdern dort oben, so scheint es mir, dass die Dinge denn doch einen anderen Lauf nehmen, als es Ihnen, Herr Pastor, angenehm ist. Ich meine, man wird bald was erleben und ich sehe auch einige Leute am Laternenpfahl. Und wenn der Herr Major nicht beliebte, auf mich böse zu sein, so würde ich ihn ganz gehorsamst warnen. Ich bin ein guter Kerl. Sie sehen, mit mir kann man mit offenen Karten spielen. Ich stoße keinen von rückwärts nieder wie andere Leute. Esch fühlte einen Stich im Herzen. Dann sagte er sich, wer sich opfert, ist anständig. Und wenn man diesem Burschen auch jede Schlechtigkeit zutrauen konnte, solange er Brahma bassierte, war es gut. Hunde, die bellen, beißen nicht. Esch lächelte. Er stand robust und fest auf seinen Beinen und dann streckte er die Arme aus wie einer, der vom Schlafe erwacht oder wie ein Gekreuzigter. Er fühlte sich stark. Stark, fest und wohlbestellt. Und als wäre das eine Rechnung, in der die Welt glatt aufgeht, wiederholte er, wer sich opfert, ist anständig. Und dann stieß er die Tür zur Küche auf. 85. Kapitel. Keiner sieht den anderen im Dunkeln. Ereignisse des 3., 4. und 5. November 1918. Was Huguenot vorausgesagt hatte, ging tatsächlich in Erfüllung. Man erlebte etwas, und zwar am 3. und 4. November. Am Morgen des 2. November fand eine kleine Demonstration der Arbeiter aus der Papierfabrik statt. Man zog, wie stets bei solchen Anlässen, vor das Rathaus, doch diesmal wurden, eigentlich ohne besonderen Grund, die Fenster eingeworfen. Der Major ließ die Halbkompanie, die ihm noch zur Verfügung stand, aufziehen und die Demonstranten zerstreuten sich. Trotzdem war es bloß eine scheinbare Ruhe. Die Stadt war voller Gerüchte. Der Zusammenbruch der Front war bekannt. Von Waffenstillstandsverhandlungen hingegen war nichts zu erfahren. Schreckliche Dinge lagen in der Luft. So verging der Tag. Abends sah man im Westen rötlichen Schein und es hieß, Trier brenne an allen vier Enden. Ückno, der nun bedauerte, dass er die Zeitung nicht schon längst an die Kommunisten verkauft hatte, wollte eine Separatausgabe drucken lassen, doch die beiden Arbeiter waren unauffindbar. In der Nacht gab es eine Schießerei in der Nähe der Strafanstalt. Man munkelte, dass es ein Zeichen gewesen wäre, um die Gefangenen zum Ausbruch zu bewegen. Allgemein war die Bewaffnung der Bürgerschaft gefordert worden. Esch und Huguenot hatten sich selbstverständlich gemeldet. Esch, vor allem bestrebt, in der Nähe des Majors zu bleiben, ersuchte um Verwendung innerhalb der Stadt. Er wurde für den Nachtdienst bestimmt, während Huguenot nachmittags an der Brücke zu wachen hatte. Huguenot saß auf der Steinbalustrade der Brücke und fror im Novembernebel. Sein Gewehr mit aufgestecktem Bajonett lehnte neben ihm. Er langweilte sich reichlich und fand die ganze Angelegenheit sinnlos. Schon war er nahe dran, die Pflicht im Stiche zu lassen und sich nach Hause zu begeben, da fuhr er zusammen, denn das war nun wirklich ein Schreck, der durch Mark und Bein ging. Am Waldrand droben leuchtete es grell auf und im nächsten Augenblick erfolgte eine fürchterliche Detonation. Er erfasste gerade noch, dass es in der Kaserne der Minenwerferkompanie war, hatte sich aber schon instinktmäßig zu Boden geworfen und war klug genug, liegen zu bleiben, um weitere Explosionen abzuwarten. Richtig folgten in kurzem Abstand noch zwei heftige Detonationen, und dann ging der Lärm in vereinzeltes Geknatter über. Huguenot lugte vorsichtig über die Steinbalustrade, sah die Ruinenmauern der Magazinschuppen von innen her rot und schwelend erleuchtet und das Dach der Kaserne brennen. »Also, es geht los«, sagte er sich, stand auf, putzte seinen neuen Wintermantel ab. Er hatte wenig Zeit, sich zu besinnen, denn da kam auch schon ein Trupp Menschen von der Kaserne heruntergelaufen, Stöcke, Steine und sogar Gewehre in den Händen. Es ging auf das Gefangenenhaus los, das war klar. Huguenot hatte es im Nu kapiert und er fühlte sich wie ein Generalstabschef, dessen Befehle auf die Sekunde genau ausgeführt werden. »Brave Leute«, sagte etwas in ihm und fand es natürlich, dass er sich ihnen anschloss. Im Sturmschritt und johlend langten sie bei der Anstalt an. Das Tor war geschlossen. Ein Steinhagel prasselte dagegen und dann wurde der direkte Angriff geführt. Huguenot schmetterte den ersten Kolbenschlag gegen die Bohlen. Einer hatte sich ein Brecheisen verschafft, man musste nicht lange arbeiten, die Bresche war bald gelegt. Das Tor sprang auf und die Menge flutete in den Hof. Er war menschenleer, aber aus den Zellen tönte wilder Gesang. Hoch soll er leben! Hoch soll er leben! Hoch, hoch, hoch! Dreimal hoch! Achtung! In Deckung! Als die erste Detonation erfolgte, befand sich Esch in der Küche. Mit einem Satz war er beim Fenster, prallte aber zurück, als ihm bei der zweiten Explosion das gelockerte Fenster samt Rahmen entgegensauste. War es ein Fliegerangriff? Tiefflieger! Ratatatatatat! Ratatatatatat! Die Frau lag zwischen den Scherben auf den Knien und ratschte das Vaterunser. Eine Sekunde lang staunte er mit offenem Mund. Sie hatte ihr ganzes Leben lang nicht gebetet. Dann riss er sie empor, in den Keller, Flieger! Indes schon von der Stiege aus sah er den Brand des Munitionsmagazins, hörte das von dort kommende Geknatter. Esch keuchte die Straße hinauf, also es ging los. Es ging los. Im Rathaus waren alle Türen offen, kein Mensch zu finden, die Kommandantur leer. Als Esch hinaustrat, kam ihm endlich ein Soldat in den Weg. Esch rief ihn an, ob er den Kommandanten gesehen hätte. Ja, der habe zuletzt die Schutzgarde alarmieren lassen und sei entweder bei der Kaserne oder bei der Strafanstalt. Die sei angeblich gestürmt worden. also zur Strafanstalt. Ash setzte sich in schweren, ungelenken Trab. Herr Major! Herr Major! Hat jemand den Kommandanten gesehen? Plötzlich gellende Schreie. Sie hatten einen Wärter aufgespürt und zerrten ihn auf den Hof heraus. Als Hugno hinkam, lag der Mann wie gekreuzigt auf der Erde. Wie gekreuzigt. Bloß das eine Bein stieß krampfhaft hochgereckt und rhythmisch in die Luft. Zwei Weiber hatten sich über ihn geworfen. Bleib liegen, du! Ich hab ihn! Halt fest! Und auf der einen Hand stand mit genagelter Sohle der Kerl mit der Brechstange und ließ das Eisen auf die Knochen des Gemarterten sausen. Jetzt kriegst du's, du Hund, jetzt kriegst du's. Ratatatatatatat, ratatatatatatatatat. Hugno spürte, dass er sich übergeben müsse. Panik in Bauch und Herzen rannte er mit geschultertem Gewehr in die Stadt zurück. Und der vertraute Klang der Uhren, der vertraute Anblick der Häuser, all der Friede, der noch da war, während es ringsumher schon brannte, ließ Hugnos atemlose Angst zu einer unbändigen Sehnsucht nach menschlicher Nähe werden. Quer über die Felder rannte er, manchmal stehen bleibend, um Atem zu holen. Hanna Wendling lag mit hohem Fieber zu Bett. Dr. Kessel hatte zuerst die Schuld auf die allnächtlich geöffneten Fenster schieben wollen. Später musste er zugeben, dass es die spanische Grippe war. Als die Explosion stattfand und die Scheiben ins Zimmer klirrten, wunderte sich Hanna keineswegs. Nicht sie trug die Verantwortung für die geschlossenen Fenster. Die waren ihr aufgezwungen worden. Und da Heinrich es verabsäumt hatte, Gitter einsetzen zu lassen, so würden jetzt natürlich die Einbrecher einsteigen. Fast befriedigt konstatierte sie, der Einbruch von unten, und wartete auf das, was nun weiter erfolgen würde. Doch da es Ärger und Ärger krachte, kam sie zur Besinnung, sprang aus dem Bett im plötzlichen Wissen, dass sie zu dem Jungen musste. Sie musste zu dem Jungen. Ein scharfer Luftzug wehte durch das Zimmer, wehte durch das ganze Haus. Alle Fenster und Türen waren aus den Rahmen geschleudert worden und im ersten Stockwerk waren die Scheiben der ganzen Vorderfront eingedrückt. Die nächste Detonation deckte die Hälfte des Ziegeldachs prasselnd ab. Hanna allerdings bemerkte die Kälte nicht. Sie bemerkte kaum den prasselnden Lärm. Sie begriff nicht, was geschehen war, suchte auch gar nicht zu begreifen. An dem kreischenden Stubenmädchen vorbei, dem sie im Garderobenraum begegnete, eilte sie in die Küche. In einem Winkel hockte die Köchin und hielt den heulenden, zitternden Jungen auf dem Schoß. Die Katze lag friedlich vor dem Herd. Hanna fühlte sich völlig bei Besinnung. Sie sagte, wir müssen es abwarten, und wickelte sich fester in ihre Decke. Plötzlich erlosch aus irgendeinem Grunde das elektrische Licht. Das Stubenmädchen schrie wieder auf. Hanna wiederholte ins Dunkel hinein, wir müssen es abwarten. Abwarten, ja. Sie saßen im Finstern. Sie schauten alle auf die beleuchteten Fenster, sie schauten unbeweglich hin und sie wurden immer unbeweglicher. Auf der Straße, die zur Strafanstalt hinunterführte, hastete Ash. Das Gewehr war ihm von der Schulter gerutscht und er hielt es in der Hand wie ein stürmender Soldat. Etwa mittwegs hörte er das Johlen eines herankommenden Trupps. Er warf sich ins Gebüsch, um ihn vorbeiziehen zu lassen. An der Spitze des Zuges schwebte eine Puppe über den Köpfen der Marschierenden, an einer Stange, an einer Art Galgen. Die Puppe trug einen weißen Zettel an die Brust geheftet, und in dem zuckenden Licht der brennenden Depots konnte Esch das Wort Stadtkommandant entziffern. Esch ließ den Zug passieren, und um etwaigen Nachzüglern auszuweichen, lief er neben der Straße auf der Wiese weiter. Die Scheinwerfer eines Autos tauchten vor ihm auf. Esch gerann das Blut. Das konnte bloß der Major sein. Der Major, der da den Aufrührern unweigerlich in die Arme fuhr. Man musste ihn aufhalten. Aufhalten um jeden Preis. Herr Major, anhalten! Halten Sie an! Esch rutschte die Böschung hinab, stellte sich laut schreiend und winkend mitten auf die Straße. Hilflos starrte er dem Wagen nach. Dann rannte er aus Leibeskräften hinterher. In entsetzensvoller Angst rannte er, jede Sekunde erwartend, Furchtbares sehen zu müssen. Und schon fielen dort vorne einige Schüsse. Es folgte ein krachender, explosionsartiger Schlag, Schreien und Lärmen. Der Wagen hatte sich überschlagen und lag brennend auf der Straßenböschung. Augenscheinlich hatte der Chauffeur, angesichts der Menge oder von einem Stein getroffen, die Herrschaft über den Wagen verloren und war aufgefahren. Halb gekauert vor einem Baum, an dem er sich den Schädel zerspalten hatte, röchelte er noch, während der eine Soldat ausgestreckt auf der Straße lag. In diesem Augenblick zuckte eine blaue Flamme aus der Motorhaube. Wo aber war der Major? Plötzlich wusste es Esch. Unter dem Wagen und in Gefahr, bei lebendigem Leibe zu rösten. Verzweifelt stand er vor dem brennenden Gefährt, verbrannte sich seine ohnmächtigen Hände bei erneuten Versuchen. Da kam ein Mann herbei. Es war der dritte Soldat, unverletzt. Zu zweit gelang es ihnen, die eine Seite des Wagens zu lüpfen. Der Soldat zog den Major hervor, Gott sei Dank. Esch kniete neben dem Major nieder, schaute ihm ins Gesicht. Es war ein friedliches Gesicht und der Atem ging regelmäßig, wenn auch schwach. Esch erhob sich schwerfällig, eine ungekannte Müdigkeit. Er war so erschöpft, dass er es kaum beachtete, als über den Dächern der Stadt rasche Flammen in die Höhe loderten und der Soldat aufschrie: »Die Kerle haben das Rathaus angezündet!« Im Lazarett war es drunter und drüber gegangen. Zuerst waren alle in den Garten geflüchtet, ohne Rücksicht auf die Leute, die sich nicht erheben konnten. Keiner hatte sich um ihre Klagen gekümmert. Sie waren im Garten oder noch weiter, im Wald oder sonst wo. Flurschütze und ein Pfleger machten sich auf die Suche. Einer der ersten, den sie außerhalb des Gartens entdeckten, war Gödicke. Er war nicht sehr weit gekommen, stand auf der Berglehne, die er sich als Aussichtspunkt gewählt hatte, und streckte seine beiden Stöcke gegen den Himmel. Man hätte meinen können, dass er jauchze. Und in der Tat, als sie näher kamen, hörten sie, wie er lachte, dieses brüllende Tierlachen, auf das die ganze Mannschaft schon seit Monaten gewartet hatte. Das jüngste Gericht, auferstanden von den Toten, auferstanden von den Toten. Wer nicht auferstanden ist, kommt in die Hölle. Der Teufel holt euch alle. Alle holt er euch jetzt. Was sollte man da machen? Was? Aber nachdem sie ihm eine Weile zugesehen hatten, fiel dem Pfleger das Richtige ein. Ludwig, Brotzeit ist's. Komm vom Gerüst herunter. Gödicke wurde stumm. Er schaute argwöhnisch aus seinem Bart heraus, doch schließlich humpelte er mit. Thank you. Atemlos und zitternd hatte Huguenot den Garten durchquert und war bei der Druckerei angelangt. Er schaut auf den Hof, hinüber auf den Sonntagspredigtschuppen. Ob der Esch nächsten Sonntag wieder predigen wird? Pfaffengesindel, die Knochen sollte man dem zerschlagen. Im Hofe schnuppert er. Selchküchengeruch, der ihm entgegenschlägt. Heute gibt's wohl kein Abendbrot. Na, oben wird's schon was geben. Den Esch lässt sich schon nicht verhungern. Wie er oben im Flur steht, erschrickt er, weil die Tür zu seinem Zimmer aus den Angeln gehoben ist. Da stimmt etwas nicht. Da fällt ihm ein, dass er ohnehin Frau Esch rufen müsste, ihr den Schaden zeigen. Sonst macht sie ihn am Ende noch dafür verantwortlich. Fällt ihm nicht ein, einen Schaden zu bezahlen, den er nicht angerichtet hat. Aber wie er sie eben rufen will, stürzt sie, die sein Kommen gehört hat, ins Zimmer. Wo ist mein Mann? Eine weite, wonnige und erregende Beruhigung überkam Huguenot, als er ein vertrautes Gesicht erblickte. Mutter Esch! Er strahlte ihr förmlich entgegen. Jetzt wird alles gut. Sie soll mich zu Bett bringen. Wo ist mein Mann? Die dumme Frage störte ihn. Was jammern Sie denn nach Esch? Haben Sie nicht auch schon genug von dem Patron? Ich bin doch hier bei Ihnen. Und während er so sprach, merkte er selber erst, dass er Gröberes von ihr verlangte. Wie zum Ersatz für das, was sie ihm schuldig blieb. Nun spürte auch sie, worauf es hinauslief. Herr Huguenot, um Gottes Willen, Herr Huguenot! Aber im Vorhinein, fast ohne Willen, unter seinem keuchenden Drängen setzte sie ihm kaum mehr Widerstand entgegen. Wie ein Delinquent, der dem Henker selber behilflich ist, öffnete sie ihm die Hose und zwischen ihren breit geöffneten, hochgereckten Schenkeln kippte er kusslos mit ihr auf das Kanapee. Ihr erstes Wort nachher: Retten Sie meinen Mann! Huguenot war es gleichgültig. Jetzt mochte der leben, solange er wollte. Jedoch im nächsten Augenblick brach sie in schrille Schreie aus. Das Fenster war plötzlich blutrot erleuchtet. Orange-gelbe Garben stiegen auf, das Rathaus brannte. Sie sank zu Boden, ein unförmiger Klumpen. Sie war an allem schuld. Jesus Maria, was habe ich getan? Was habe ich getan? Retten Sie ihn! Retten Sie ihn! Esch und der Soldat knieten neben dem Major. Sie wollten ihn ins Bewusstsein zurückbringen und rieben ihm Brust und Hände mit nassem Gras. Als er endlich die Augen aufschlug, bewegten sie ihm Arme und Beine und es zeigte sich, dass nichts gebrochen war. Aber er antwortete auf keinen Zuruf. Ausgestreckt blieb er liegen und bloß seine Hände waren ruhelos geworden. Griffen in die feuchte Erde, gruben in der Erde, suchten nach Schollen, zerkrümelten sie. Und seine Lippen öffneten sich und schoben sich vor, aber die Hand sank immer wieder zurück und kein Ton wurde hörbar. Esch hatte sein Ohr ganz nah an des Majors Mund gebracht und wartete. Endlich verstand er. Mit dem Pferde gestürzt. Ein leichtes Hindernis, trotzdem gestürzt. Das rechte Vorderbein gebrochen. Ich werde ihn selbst erschießen. Unehrenhaftigkeit mit einer Kugel auslöschen. Der Major hatte wieder die Augen geschlossen. Sie hoben ihn vorsichtig auf und oftmals rastend und den Platz wechselnd, schleppten sie ihn über die regennassen, aufgeweichten Felder, deren Erde sich schwer und klebrig an die Schuhe hängte. Einmal öffnete der Major die Augen, sah den Brand in der Stadt und Esch voll anblickend kommandierte er: »Gas, Flammenwerfer, löschen gehen!« Und dann versank er wieder in Somnolenz. Bei seinem Anwesen angelangt, legten sie ihn vorerst auf die Bank vor der Laube. Als aber der Soldat sich entfernt hatte, ging Esch leise ins Haus, lehnte das Gewehr an die Flurwand und öffnete die Falltür zur Kellerstiege. Dann lud er sich den Major auf die Schultern und trug ihn hinein, tappte vorsichtig die Kellerstiege hinab und unten bettete er ihn auf einen Kartoffelhaufen, den er vorsorglich mit einer Kotze überdeckt hatte, entzündete die Petroleumlampe, die an der schmutzigen Mauer befestigt war, dichtete die Kellerluke mit Brettern und Lappen ab, damit kein Lichtstrahl nach außen dringe, kritzelte schließlich einen Zettel, den er dem Major zwischen die gefalteten Hände steckte. »Herr Major, Sie haben bei dem Kraftwagenunfall das Bewusstsein verloren. Ich komme bald zurück. Hochachtungsvoll, Ash. Langsam stieg er hinauf. Im Flur horchte er ein wenig nach oben. Es regte sich nichts. Nun, die Frau wird sich schon beruhigt haben. Der Verwundete war jetzt wichtiger. Er schulterte das Gewehr und trat auf die Straße. Doch seine Gedanken waren bei dem Mann, der in dem Keller lag, die Petroleumlampe zu seinen Häupten. Wenn das Licht erlischt, ist der Erlöser nahe. Es muss das Licht erlöschen, damit die Zeit gezählt werde. Huguenot war eben mit seinem Brot fertig geworden und überlegte, wie er zu weiteren Nahrungsmitteln gelangen könnte, als er in dem scharfen Lichte draußen eine Gestalt im Garten erblickte. Er griff nach dem Gewehr, aber da hatte er auch schon erkannt, dass es niemand anderer als Ash war und dass Ash eine Art Sack auf dem Rücken trug. Also ist der Herr Pastor sogar unter die Plünderer gegangen. Verwunderlich wäre es ja nicht. Nun, es wird sich ja gleich zeigen. Und neugierig wartete er, dass jener mit der Last näher käme. Doch dann ging Huguenot beinahe der Atem aus. Ash schleppte einen Menschen. Ash schleppte den Major daher, und er sah, wie Ash mit seiner Bürde im Kellerloch verschwand. Huguenot war aufs Äußerste gespannt, wie sich die Dinge weiterentwickeln würden. Und als Ash wieder zum Vorschein kam und auf die Straße hinaustrat, da schulterte auch Huguenot sein Gewehr und folgte in gemessener Entfernung. Huguenot nahm das Gewehr zum Zuschlagen bereit in die Hand. Aus einer Seitengasse schwankte ihm ein Mann entgegen, der ein Fahrrad führte. Mit der linken hielt er die Lenkstange umkrampft, die rechte hing wie gebrochen schlotternd herab. Huguenot sah mit Grausen in ein zerschlagenes, zerschmettertes Gesicht, aus dem noch ein Auge blicklos ins Leere starrte. »Kolbenhieb ins Gesicht«, sagte sich Huguenot und packte sein Gewehr fester. Ein Hund löste sich aus einem Haustor, schnüffelte hinter dem Verwundeten drein und dem herabtropfenden Blut leckte daran. Ash war jetzt nicht mehr sichtbar. Huguenot beschleunigte den Schritt. Bei der nächsten Straßenkreuzung gewahrte er wieder das Aufblinken des Seitengewehrs vor sich. Er folgte ihm rascher. Ash marschierte geradeaus, schaute nicht rechts, nicht links, sogar das brennende Rathaus schien seine Aufmerksamkeit nicht zu erregen. Huguenot trieb es vorwärts. Er war jetzt etwa 20 Schritte hinter Ash, der ruhig seinen Weg fortsetzte. Sollte er ihn mit dem Kolben erschlagen? Nein. Das wäre sinnlos. Es musste vielmehr ein Schlusspunkt gesetzt werden. Ein Schlusspunkt. Ja. Und da übermächtigt es ihn wie eine Erleuchtung. Er senkt das Gewehr, ist mit ein paar tangoartigen, katzigen Sprüngen bei Ash und rennt ihm das Bajonett in den knochigen Rücken. Ash geht, zu des Mörders großer Verwunderung, noch ein paar Schritte ruhig weiter, dann stürzt er lautlos vornüber aufs Gesicht. Es war alles gut. Ja. Kein Zweifel, der ist tot. Huguenot war ihm dankbar. Er hockte sich hin und sah in das seitwärts gedrehte, bartstoppelige Gesicht. Es war alles gut. Er tauschte die Gewehre aus, ließ sein eigenes blutiges bei dem Toten, eine an solchem Tage wohl überflüssige Vorsicht, aber er liebte eine ordnungsgemäße Gebarung, und hernach begab er sich auf den Heimweg. Hell war die Stadtmauer vom Rathaus her beleuchtet. Die Bäume zeichneten ihre Schatten auf ihr ab. Eine letzte orange-gelbe Garbe schoss aus dem Dach des Rathauses hervor. Huguenot musste des Mannes auf dem Colmarer Bilde gedenken, der zu dem aufbrechenden Himmel emporschwebte, und am liebsten hätte er ihm die erhobene Rechte geschüttelt, so leicht und froh war ihm zumute. Dann krachte der Rathausturm in sich zusammen und das Feuer verebbte in bräunlichem Rot. Das halb zertrümmerte Haus in Rosen lag noch immer lichtlos und schweigend im Nachtwind, der hier heroben blies. In der Küche hatte sich nichts verändert. In starrer Regungslosigkeit verharrten die sechs Menschen noch immer dort. Saßen noch immer regungslos, unbeweglicher vielleicht noch als vorher, wie eingespannt und gefesselt in den Drähten des Wartens. Sie schliefen nicht und sie wachten nicht. Und sie wussten auch nicht, wie lange dieser Zustand schon währte. Bloß der Junge schlummerte. Von Hannas Schultern war die Decke herabgeglitten. Hanna fror nicht. Einmal sagte sie in die Stille hinein, »Wir müssen es abwarten.« Abwarten. Hanna erhebt sich. Sie steht auf. Die anderen scheinen es nicht zu bemerken, auch nicht, als sie die Türe öffnet und den Raum verlässt. Sie geht mit nackten Sohlen, aber sie weiß es nicht. Und als sie aus der Türe tritt, da sieht sie es auch, sieht das Ziel. Am Ende des sehr verlängerten Pflasterweges, am Ende dieser sehr langen Brücke, dort, halb über den Gartenzaun geschwungen, der Einbrecher, der Mann, dort, auf das Brückengeländer geklettert. Der Mann in grauer Sträflingskleidung, ein grauer Steinblock, so hängt er dort und rührt sich nicht. Mit vorgestreckten Händen betritt sie die Brücke. Die Bettdecke lässt sie fallen, das Nachthemd wölkt sich im Winde und so schreitet sie auf den unbeweglichen Mann zu. Aber sei es, weil die Leute in der Küche ihr Fortgehen nun doch bemerkt haben, sei es, weil sie in magischer Kette von ihr nachgezogen worden sind. Es folgt der Gärtner, es folgt das Stubenmädchen, es folgt die Köchin, es folgt die Gärtnersfrau. Und wenn auch nur schwach und mit gebundenen Stimmen, rufen sie nun die Herren. Es war wohl die Sonderbarkeit dieser Prozession, angeführt von der weißen Frau mit den geisterhaften Gewändern, die dem Einbrecher die Haare sich sträuben ließ und ihn so sehr lähmte, dass er kaum imstande war, das erhobene Bein zurückzuschwingen. Und als er es drüben hatte, da stierte er noch eine Weile auf das gespenstische Bild. Stierte auf das gespenstische Bild, dann lief er davon und verschwand in der Dunkelheit. Hanna indes ging auf ihrem Weg weiter. Und als sie beim Zaun war, da streckte sie die Hände zwischen den Stäben hindurch, wie durch das Gitter eines Fensters, und als wollte sie einem Scheidenden winken. Von der Stadt her leuchtete Brand herüber, doch die Explosionen waren verstummt und der Bann gebrochen. Und sogar der Wind hatte sich jetzt gelegt. Sie sank schlafend am Gitter zusammen und wurde vom Gärtner und von der Köchin ins Haus zurückgetragen, wo man ihr im Wirtschaftszimmer neben der Küche das Bett rüstete. Im Wirtschaftszimmer neben der Küche erlag am nächsten Tag Hanna Wendling ihrer schweren Lungengrippe. Huguenot marschierte heimwärts, öffnete die Falltüre und stieg zum Major hinunter. Der Major hatte, seitdem Esch fortgegangen war, seine Lage nicht verändert. Er ruhte noch immer auf dem Kartoffelhaufen, den Zettel zwischen den Fingern, aber seine blauen Augen waren geöffnet und starrten in das Licht der Kellerlampe. Huguenot räusperte sich, und wie der Major sich nicht rührte, war er beleidigt. Die Zeiten waren wahrlich nicht danach, kindischen Zwist so lange fortzusetzen. Er zog den Schemel heran, der sonst zum Kartoffellesen benutzt wurde, und mit einer gemessenen Verbeugung nahm er dem Major gegenüber Platz. »Ich bitte Herrn Major inständig, nicht etwa zu glauben, Herr Major werden von mir in diesem Keller gefangen gehalten, um Herrn Major zu zwingen, mich anzuhören. Es geht draußen fürchterlich zu, und wenn Herr Major hinausgingen, würden Herr Major an die Laterne gehängt werden. Herr Major werden sich morgen selbst davon überzeugen können. Haben Sie um Gottes Willen einmal Vertrauen zu mir. Ich bitte um Verzeihung, Herr Major sind erschöpft und ich rede. Ich will etwas zu essen holen. Eilfertig stürzte er hinauf. Frau Esch saß zusammengekrümmt auf einem Küchenstuhl und weinte krampfig in sich hinein. Wo ist mein Mann? Es geht ihm ganz gut. Er wird schon kommen. Haben Sie etwas zu essen? Ich brauche Sie einen Verwundeten. Ist mein Mann verwundet? Nein, ich sagte Ihnen, er wird schon kommen. Er ging in den Wohnraum. Dort stand Wurst auf dem Tisch. Ohne zu fragen, nahm er sie, legte sie zwischen zwei Scheiben Brot. Lassen Sie das! Das gehört für meinen Mann! Schön, aber Milch werden Sie doch haben. Sie haben doch immer Milch im Hause. Ja, Milch hatte sie. Er füllte einen Schnabeltopf und trug ihn sorgsam hinunter. Herr Major, Milch! Schöne, frische, gute Milch! Rief er mit munterer Stimme. Als der Major die langsam einfließende Milch annahm und schluckte, war Hugno glücklich. Und der Major lächelte, richtiger lachte ihm ein wenig zu. Er hatte einen Finger Hugnos erfasst und war eingeschlummert. Den Finger in der Faust des Majors saß Hugno dort. So verbrachten sie den Rest der Nacht. Gegen Morgen gelang es Hugno, sich freizumachen. Keine Kleinigkeit, die ganze Nacht auf einem Schemel zu hocken. Er stieg die Straße hinauf und trottete nach dem Lazarett hinaus. Es dämmerte bereits. Kuhlenbeck war nicht leicht zu finden, aber er kam bald, und als er Hugnos ansichtig wurde, schrie er ihn an, »Was wollen Sie, Sie Hanswurst?« Hugno setzte seine beleidigtste Miene auf. »Herr Oberstabsarzt, ich habe Ihnen zu melden, dass Herr Esch und ich den Herrn Stadtkommandanten, der schwer verwundet ist, heute Nacht bei uns verbergen mussten. Wollen Sie bitte veranlassen, dass er sogleich abgeholt werde?« »Dr. Flurschütz, nehmen Sie ein Auto. Die Wagen sind doch jetzt da. Und fahren Sie mit zwei Wärtern in die Zeitungsbude. Sie wissen ja.« »Übrigens«, schnauzte er Hugno an, »Sie fahren mit.« Als sie in den Keller kamen, schlummerte der Major noch immer friedlich auf seinem Kartoffelhaufen und schlummernd wurde er hinaufgetragen. Hugno war inzwischen in die Redaktion hinübergelaufen. Viel Bargeld war ja nicht da. Bloß die Handkasse und die Marken. Und das Übrige trug er, soweit er es nicht nach Köln an die Bank überwiesen hatte, mit sich herum. Wie er zurückkam, war der Major schon installiert und Flurschütz machte sich eben zur Abfahrt bereit. Hugno war wie vor den Kopf geschlagen. Man wollte den Major ohne ihn wegfahren. Und plötzlich wurde ihm klar, dass er selber unter keinen Umständen hierbleiben durfte. Er hatte nicht die mindeste Lust, dabei zu sein, wenn Esch gebracht werden würde. »Sofort komme ich, Herr Oberarzt«, rief er. Er stürzte hinauf. Frau Esch kniete jetzt in der Küche und betete. Als Hugno im Türrahmen auftauchte, rutschte sie auf den Knien heran. Er aber hörte nicht ihre Anrufungen, sondern sprang in sein Zimmer hinüber, packte von seinen Habseligkeiten, es waren ihrer nicht viele, was ihm erreichbar war, verstaute sie in seinem Fieberköfferchen, setzte sich darauf, damit das Schloss zuschnappe, und dann raste er zurück. »Fertig«, kommandierte er dem Chauffeur, und sie fuhren ab. Der Major nahm wieder Hugnos Finger. Hugno musste neben der Bahre einhergehen und er ließ sich auch nur untersuchen, solange Hugno dicht an seiner Seite war. Übrigens brach Kuhlenbeck die Untersuchung sehr bald ab. »Hat keinen Zweck. Wir geben ihm eine Injektion und dann müssen wir ihn eben wegbringen. So rasch als möglich nach Köln mit ihm, aber wie?« »Ich kann hier niemanden entbehren.« »Vielleicht könnte ich den Herrn Major nach Köln transportieren. Wenn ich mich so ausdrücken darf, als freiwilliger Krankenpfleger. Die Herren sehen ja, dass der Herr Major mit meiner Pflege zufrieden ist.« »Es muss doch heute ein Lastwagen nach Köln gehen, Herr Oberstabs. Könnte man das nicht irgendwie arrangieren?« Und so geschah es, dass Hugno, ausgestattet mit richtigen militärischen Dokumenten, am Ärmel eine rote Kreuzbinde, die er sich von Schwester Mathilde ausgebeten hatte, den Major in seine offizielle Obhut bekam und ihn nach Köln brachte. Man hatte die Tragbare auf das Lastauto gestellt. Hugenot nahm daneben auf seinem Fieberköfferchen Platz. Der Major ergriff seine Hand und ließ sie nicht mehr los. Später wurde auch Hugenot von Müdigkeit überwältigt. Er bettete sich, so gut es ging, neben der Tragbare, schob sein Köfferchen unter den Kopf und nebeneinander ruhend, Hand in Hand, schliefen sie wie zwei Freunde. So kamen sie nach Köln. Hugenot gab den Major ordnungsgemäß im Spital ab, wartete geduldig an seinem Bett, bis eine Injektion die Gefahr eines neuerlichen Ausbruchs gebannt hatte, und dann konnte er sich fortstehlen. Aber vom Spitalkommando erwirkte er sich einen Militärfahrschein in seine Kolmarsche Heimat. Am nächsten Morgen behob er bei der Bank den Guthabenrest des kurtrierschen Boten und tags darauf reiste er ab. Seine Kriegsodyssee, die schöne Ferienzeit, war zu Ende. Man schrieb den 5. November. 86. Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin. 16. Wer vermag fröhlicher zu sein als ein Kranker? Nichts zwingt ihn, sich dem Lebenskampf zu stellen. Es steht ihm sogar frei zu sterben. Er ist nicht gezwungen, aus den Ereignissen, die der Tag ihm zuträgt, induktive Schlüsse zu ziehen, um danach sein Verhalten einzurichten. Er darf in sein eigenes Denken eingesponnen bleiben. Eingesponnen in die Autonomie seines Wissens darf er deduktiv, darf er theologisch denken. Wer vermag fröhlicher zu sein als der, der seinen Glauben denken darf? Manchmal gehe ich alleine aus. Dass ich bei diesen Streifzügen, die mich übrigens nicht sehr weit führen, bloß einmal gelangte ich bis nach Schöneberg, wurde aber sehr müde davon, niemals Marie getroffen habe, dass unter den Gesichtern niemals das ihre auftauchte, dass sie mir so völlig entschwunden ist, das enttäuscht mich kaum, denn sie war immer darauf gefasst gewesen, auf auswärtige Mission geschickt zu werden. Und das war wohl geschehen. Nun, ich bin auch fröhlich ohne sie. Siebenundachtzigstes Kapitel. Des Schiffes breiter Kiel, des stummen Schiffes, welches niemals landet, gräbt schwere Furche in die Nebelwellen, die flach und küstenlos unendlich fern zerschellen. O Meer des Schlafs, das uns im Nichts umbrandet, o Traum bei blinder Fracht, Träume der nackten Quellen, o Traum, der nach dem Du auf jenem Schiffe fahndet, o Wünsche, furchtbare, furchtbarer noch geahndet durch das Gesetz, in dem sie küstenlos und stumm zerschellen. Kein Traum hat jedes andern Traum getroffen. Einsam die Nacht, und ist sie auch gehalten von deines Atems Tiefe, ausatmend unser Hoffen, dass wir dereinst verklärt zu hören Gestalten uns nähern werden auf der lichterhöhten Stufe der Gnade, uns nähern werden, ohne uns zu töten. August, adieu! Adieu, Gertrud! Adieu, August! Wer Liebe sucht, sucht das Meer! Adieu, Gertrud! Achtundachtzigstes Kapitel. Zerfall der Werte. 10. Epilog. Es war alles gut. Und Hugenot, ausgestattet mit einem richtigen Militärfahrschein, war kostenlos in seine Kolmarsche Heimat zurückgekehrt. Es war alles gut. Hat er einen Mord begangen? Hat er einen revolutionären Akt vollführt? Er brauchte darüber nicht nachzudenken. Und er tat es auch nicht. Hätte er es aber getan, er hätte bloß sagen können, dass seine Handlungsweise vernünftig gewesen war und dass jeder der Honoratioren des Ortes, zu denen er sich schließlich mit Fug zählen durfte, nicht anders gehandelt hätte. Denn fest stand die Grenze zwischen Vernünftigem und Unvernünftigem, zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Und Huguenot hätte höchstens zugegeben, dass er in weniger kriegerischen oder weniger revolutionären Zeitläuften die Tat unterlassen hätte, was aber schade gewesen wäre. Und besinnlich hätte er wohl hinzugesetzt, alles zu seiner Zeit. Doch dazu kam es nicht, weil er eben niemals jener Tat gedachte und auch niemals mehr ihre gedenken wird. Huguenot, ein wertfreier Mensch, gehörte auch dem kommerziellen System an. Er war ein Mann, der in Branchekreisen einen guten Ruf genoss. Er war ein gewissenhafter und umsichtiger Kaufmann und er hatte seiner kaufmännischen Pflicht stets voll und ganz, ja mit aller Radikalität, Folge geleistet. Dass er Esch umgebracht hatte, fiel zwar nicht in den kaufmännischen Pflichtenkreis, widersprach aber auch nicht dessen Usancen. Es war eine Art Ferialhandlung gewesen, getätigt zu einer Zeit, in welcher auch das kaufmännische Wertsystem aufgehoben und bloß das Individuelle übrig geblieben war. Hingegen lag es in der Linie des kaufmännischen Ethos, in welches Huguenot zurückgekehrt war, dass er in Berücksichtigung der nach Friedensschluss einsetzenden Markentwertung an Frau Gertrude Esch folgendes Schreiben richtete. An Frau Esch, wohlgeboren. Werte Frau, Sie recht wohlauf hoffend freue ich mich, von mir dasselbe mitteilen zu können und nehme ich Anlass, um in freundlicher Erinnerung zu bringen, dass ich laut Vertrag vom 14.05.1918 Macht habe über 90% der Geschäftsanteile des Kurtrierschen Boten bin. Ordnungshalber bemerke ich hierzu, dass von diesen 90% ein Drittel, das ist 30%, im Besitze verschiedener Herren am dortigen Platze sich befinden, die ich jedoch in der Geschäftsleitung vertrete, so dass also ohne mein Wissen und Willen keinerlei Betrieb geführt noch sonstige Geschäfte gemacht werden dürfen und muss ich Sie respektive die anderen Herren Kompagnons bei eventuellem Dawiderhandeln voll und ganz für alle Folgen und Schäden haftbar machen. In meiner Ihnen bekannten Loyalität stelle ich andererseits fest, dass ich durch den Force-Majeure-Fall des Kriegsendes verhindert wurde, dem Unternehmen für mich, respektive meine Gruppe, die beiden restlichen Raten von insgesamt 13.400 Mark, von denen Ihnen als Erbe nach dem seligen Herrn August Esch noch 8.000 Mark zukommen, termingerecht zu bezahlen. Allerdings mache ich gleichfalls loyal aufmerksam, dass Sie, wenn Sie darauf reflektiert hätten, versäumt haben, die Zeitung respektive mich als deren Geschäftsleiter auf Auszahlung dieser Raten unter Setzung einer entsprechenden Nachfrist rekommandiert zu mahnen, so dass ich jetzt lediglich verpflichtet bin, falls Sie die Mahnung jetzt ergehen lassen, Ihnen die Zahlung unter Vergütung der gesetzlichen Verzugszinsen zu leisten, damit unsere juristische Lage glattgestellt ist. Da ich es aber vermeiden will, mit der hochgeschätzten Gattin meines sehr geehrten seligen Freundes Herrn August Esch etwaige Auseinandersetzungen vor Gericht zu haben, obwohl der dortige Platz im besetzten Gebiet liegt, so dass für mich als französischer Staatsbürger wenig Schwierigkeiten vorhanden wären und ich ein Freund prompter Erledigung bin, stelle ich höflich Antrag, unser damaliges Geschäft zu stornieren, wovon Sie in Anbetracht der juristischen Sachlage allen Vorteil hätten. Diese Stornierung kann am einfachsten dadurch geschehen, dass ich Ihnen die mir respektive meiner Gruppe gehörigen 60% der Geschäftsanteile zurückverkaufe, und bin ich bereit, dies zu besonders akzeptablen Bedingungen zu tun und offeriere Ihnen freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten, diese Anteile zur Hälfte des seinerzeitigen Originalpreises umgerechnet auf Frankenparität. Der Gesamtkaufpreis betrug 13.400 Mark, infolgedessen nach Friedensparität ca. 16.000 Francs, so dass ich Ihnen die Anteile in besonders entgegenkommender Weise um 8.000 Francs in Worten 8.000 französische Francs erlasse, wobei ich besonders betone, dass ich weder meine Aufwendungen noch meine Einschüsse, die ich privat für das Geschäft geleistet habe, noch meine mehrmonatliche Aufopferung meiner Arbeitskraft einkalkuliert habe. In der Konviktion, dass Sie meinen freundschaftlichen und entgegenkommenden Vorschlag würdigen werden, so dass wir sodann zur endgültigen Perfektionierung schreiten können, erlaube ich mir noch mitzuteilen, dass die geschäftliche Lage in unserer Gegend eine recht zufriedenstellende ist und ich sehr gut beschäftigt bin und zeichne ich hochachtungsvoll Wilhelm Huguenot in Firma André Huguenot recommandé. Das war eine erpresserische und hässliche Handlung. Ja, das war eine erpresserische und hässliche Handlung. Aber sie wurde von Huguenot nicht als solche empfunden. Sie verstieß weder gegen seine Privattheologie noch gegen die des kommerziellen Wertsystems. Ja, sie wäre auch von Huguenots Mitbürgern nicht als hässlich empfunden worden, denn es war ein kommerziell und juristisch einwandfreier Brief. Huguenot freilich bedauerte hinterher die übertriebene Bescheidenheit seiner Forderung, die Hälfte des Selbstkostenpreises. Allein man darf den Bogen niemals überspannen, und als die 8000 Francs wirklich bezahlt wurden, da war es ein begrüßenswerter Einschuss in das Colmarer Unternehmen, und es war noch mehr. Es war die endgültige Liquidierung der Kriegsbegebenheit. Es war die endgültige Heimkehr. Zwischen Kaffeesäcken und Textilgeweben, Schlafen und Essen, Geschäften, Kartenspiel, lebte Huguenot in Frieden dahin. Er wurde Familienvater. Seine elastische Rundlichkeit wölbte sich und wurde mit der Zeit ein wenig weichlich. Auch sein strammer Gang geriet mit der Zeit zusehends ins Watscheln. Er stieg zu städtischen Würden auf. Er wandelte wieder den Pfad der Pflicht. Sein Leben war das, das seine fleischlichen Ahnen seit 200 Jahren geführt hatten, und sein Gesicht war ihr Gesicht. Huguenot hatte einen Mord begangen. Er hat ihn hinterher vergessen, er dachte nicht mehr an ihn. Während er jeden einzelnen kaufmännischen Coup, der ihm in der Folge gelungen war, Brief an Frau Esch, treu im Gedächtnis bewahrte. Und das war selbstverständlich. Es bleiben bloß jene Taten am Leben, die in das jeweilige Wertsystem passen. Huguenot aber hatte ins kaufmännische System zurückgefunden. Und eben deswegen kann behauptet werden, dass er, obwohl Erbe eines blühenden väterlichen Geschäftes, unter geeigneteren Umständen ein ebenso tüchtiger Revolutionär hätte werden können, wie er ein tüchtiger Kaufmann geworden ist. Denn der proletarische Mensch als Träger der Revolution ist nicht der Revolutionär, der zu sein er glaubt, den es aber gar nicht gibt. Kein Unterschied zwischen dem Volk, das bei der Vierteilung des Königsattentäters d'Amiens jubelte, und dem, das sich 35 Jahre später um die Guillotine Ludwigs des 16. drängte. Er ist bloß der Exponent eines größeren Geschehens. Er ist Exponent des europäischen Geistes schlechthin. Groß ist die Angst des Menschen, der sich seiner Einsamkeit bewusst wird und aus seinem eigenen Gedächtnis flüchtet. Ein Bezwungener und Ausgestoßener ist er. Zurückgeworfen in tiefste kreatürliche Angst. In die Angst dessen, der Gewalt erleidet und Gewalt tut. Und in der Furcht vor der Stimme des Gerichtes, die aus dem Dunkeln hervorzubrechen droht, erwacht in ihm mit doppelter Stärke die Sehnsucht nach dem Führer, der leicht und milde bei der Hand ihn nimmt, ordnend und den Weg weisend. Dies ist die Sehnsucht. Und trotzdem, schon die Hoffnung auf das Wissen des Führers ist eigenes Wissen. Schon das Ahnen der Gnade ist Gnade. Und so vergeblich unser Hoffen auch sei, dass mit dem sichtbaren Leben des Führers das Absolute sich im Irdischen jemals erfüllen werde, ewig annäherbar bleibt das Ziel. Unzerstörbar die Messias-Hoffnung der Annäherung, ewig wiederkehrend die Geburt des Wertes. Und mögen wir auch von der stets zunehmenden Stummheit des Abstrakten umgeben sein, der Mensch verfallen dem kältesten Zwange, ins Nichts geschleudert, hinausgeschleudert das Ich. Es ist der Hauch des Absoluten, der über die Welt hinwegfegt. Und aus dem Ahnen und Herausfühlen der Wahrheit aufsprießt die feierliche und feiertägliche Sicherheit, mit der wir es wissen, dass jeder das Fünklein im Seelengrunde trägt und dass die Einheit unverlierbar bleibt. Einheit des Menschen, aufscheinend in allen Dingen, über Räume und Zeiten hinweg. Einheit, in der alles Licht anhebt und die Heiligung alles Lebendigen. Symbol des Symbols, Spiegel des Spiegels. Zeit und Entfernung aufhebend, im Orkan des Eisigen. Im Sturme des Hineinstürzens springen alle Türen auf. Es bewegen sich die Grundfeste des Gefängnisses. Und aus der schwersten Finsternis der Welt, aus unserer bittersten und schwersten Finsternis, wird dem Hilflosen der Ruf. Tönt die Stimme, die das Gewesene mit allem Künftigen verbindet und die Einsamkeit mit allen Einsamkeiten. Und es ist nicht die Stimme der Furchtbarkeit und des Gerichts. Zaghaft tönt sie im Schweigen des Logos. Es ist die Stimme des Menschen und der Völker, die Stimme des Trostes und der Hoffnung und der unmittelbaren Güte. Tu dir kein Leid, denn wir sind alle noch hier. Schluss der Schlafwandler. Wien, 1928 bis 31. Hermann Broch, Die Schlafwandler, 1918, Huguenot oder die Sachlichkeit, 5. Teil. Mit Peter Kurt, Samuel Finzi, Hans Zischler, Werner Wölbern, Jens Harzer, Christine König, Jürgen Holz, Milan Peschel, Bernhard Schütz, Manfred Zapatka, Wolfram Koch, Sabine Orleans, Felix von Manteuffel und anderen. Ton Andreas Meinitzberger, Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert, Produktion Bayerischer Rundfunk 2009, Redaktion Herbert Kapfer.